Jungs, sag mal, der macht da hier einen Krach, deine Musik, du. Total, jetzt mach ich gleich mal total. Und, na, ich spreche dann auf Musik. Da fühle ich mich immer so professionell. Da denke ich, ach Mensch, vielleicht könnte ich um mal eine Musiksendung oder mal so Nachrichten sprechen. Oder? Wo hat man Musik drunter? Mal, wenn man so eine Spezialsendung macht wie du, vielleicht befördern sie mich mal. Oder wenn man Nachrichten liest, dann darf man auch auf Musik reden. Ich darf das immer nicht. Du darfst, wir hätten dir das verboten. Stimmt, hat mir Kinder verboten. Du könntest doch mit den Leuten eigentlich. Nein, ich müsste doch mal schön ausspielen. Aber ich dachte, ich bretter jetzt mal so richtig old-fashion-mäßig rein. Wo denn? Ach, da liegt. Brettert man heutzutage nicht mehr? Naja, Brettern ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber ich dachte, ich komm mal so ein bisschen so oldschool. Sag mal oldschool, Rindknattern? Rindknattern? Da kommen die total durcheinander, wenn die jetzt hier das. Aber da schneidet ihr, da haben wir mal sofort Tape aus, wenn meine zarte Stimme zu vernehmen ist. Und so schicke Musik, denken die, oh Mann, ey, die fetze Musik, und jetzt spricht der Penner wieder drauf. Ja, dann rennen die zum Telefon und beleidigen dich. Ja? Meinst du, dass sie mich beleidigen wollen? Hallo, bist du ein Beleider? Bist du ein Beleider? Nee, das sind zweimal, bist du ein Beleider? Ja, das könnte einer sein. Hallo, bist du ein Beleider? Spaß. Siehst du, das war ein Beleider. Bist du auch ein Beleider? Nö. Nee, siehst du. Will mich nicht beleidigen. Hast du noch eine Frage an langfeld.de? Ich bin doch weg. Wie heißt das Langfeld? Berlin.de? Minus Berlin.de. Ja. Leider nicht gut. Wissen die eigentlich, wie man Langfeld schreibt? Ob mit DT oder mit nur mit D oder nur mit T? Langenfeld. Das finden sie nicht. Den finden sie nicht. Wir haben sie Pech gehabt, meinst du? Dann sollen sie Pech gehabt haben. Recht hast du. So, jetzt machen wir hier voll Oldschool Rindknattern. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mein Magen und steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, ich bin hier ganz allein. Wenn man fragt mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich allein und glücklich. Wenn man fragt mich, was kann denn schöner sein? Ja. Nee. Ja. Nee. Ja, Kinder. Tach. So, was machen wir denn heute? Schöne Sendung, oder? Ich habe ein gigantisches Experiment, würde mich mal interessieren, mit euch ein gigantisches Experiment zu veranstalten. Experimentierfreudige junge Menschen hätten die Gelegenheit, hier anzurufen. Glauben. Naja, ist nicht so schwer, aber. Erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Ja. Vorwahl. 0331 für Potsdam 7097110. Polizeidienststelle. So. Ach, klick mal an, da sind schon lauter Experimentier. Naja, so viele auch nicht. Hallo? Ja, hallo, bist du total... Mensch, sag doch mal hallo. Ja. Können wir nicht alle gleich auflegen? Nö. Das ist Ferien, oder? Ja. Langweilst dich, wa? Wisst ihr, was du machen sollst? Ja. Eltern sind scheiße, im Fernsehen ist nicht los. Ja. Und im Radio Kuttner, schrecklich, oder? Ja. Ja, sagt der schrecklich, ja, sagt der ja. Raus ist er. Hallo, wer bist denn du? Ja, Tachchen. Ja, Mensch. Lauter Ja-Sager. Ist ja, auch schrecklich, oder? Was soll ich denn sonst sagen? Da ist nun hier seit 15 Jahren Demokratie, aber alles Ja-Sager. Stehen Sie da mit Ihren Winkelementen an der am Radiostraßenrand und winken. Wer bist denn du? Johann. Na siehst du, das könntest du zum Beispiel mal sagen. Tachchen Kuttner, ich bin Johann. Tag Johann, hast du auch Ferien? Langweilig auch? Eltern scheiße im Fernsehen nicht? So sieht's aus. Super, ja. Draußen ist dunkel und ein bisschen zu kalt, um an der Bushaltestelle zu stehen. Genau. Was machst du heute? Ah, das ist wieder schwierig. Eine schwierige Sache habe ich vor. Und also was? Eigentlich Thema habe ich. Das hängt quasi mit meinem Experiment zusammen. Ja, und wie lautet das Thema? Also das Experiment, warte, das kommt doch gleich. Das geht ja erstmal ums Experiment. Ja, okay. Das Experiment besteht, das Experiment, da muss man ja die Leute motivieren. Dass sie an einem Experiment teilnehmen. Ja, gut. Und ich dachte, ich werde mal was verlosen. Das ist doch eine Spitzenidee, oder? Das ist eine sehr gute Idee. Und ich würde vielleicht noch eins der letzten in meinem Besitz befindlichen großen Sprechfunk-Lesebücher verlosen. Das will jeder haben. Ja? Meinst du? Und vielleicht würde ich sie auch noch eine Experten, weil die Expertengespräche, eine Expertengespräch-CD dazulegen. Wer will das nicht haben? Also eine Expertengespräch-CD und eine Expertengespräch-Sprechfunk-Lesebuch. Buch. Ja. Als das der Win. Den kann man gewinnen, wenn man. Und das ist jetzt, aber da würde ich jetzt vielleicht doch erstmal zum Thema kommen. Und das Thema wäre krasse Fehlkalkulation. Das ist natürlich schwer, da muss man sich was überlegen. Ja, Irak kann man davon. Achso, du meinst jetzt krasse Fehlkalkulationen von anderen. Ja, Irak ist im Grunde, da hast du recht, ein klassischer Fall von Fehlkalkulationen, oder? Ja, auf jeden Dachten Fall. Dachten sie, Bomb, 101. Luftlandedivision, schwupp, in 3 Wochen Bagdad, Denkmalumstößen, stoßen, Saddam aus der Kute rausholen und schwupp freut sich der Iraker. Genau. Aber. Ein undankbares Pack da unten, den Araber, ihr Socks, oder? Ach ja. Mann, Suiten, Sunniten, Schiiten, Kurden, alles durcheinander und alle machen so Scheiße und keiner freut sich über den netten Ami. Ah, krasse Fehlkalkulation. Aber interessanter wären natürlich, aber auch die Geld im Osten versenken, oder? Da reden sie doch jetzt alle drüber. 1250 Milliarden. Das ist schon eine irre Summe. Weißt du, wie viel Millionen eine Milliarde ist? Ja. Wie viel denn? 1000 Millionen, genau. Jetzt haben die 1000 mal 1250 Millionen. Da hätten sie doch eine mir geben können, oder? Mindestens. 1250 Milliarden und man weiß nicht mal, ob Euro oder Mark. Ist dir das schon mal aufgefallen? Weiß das überhaupt jemand? Ich denke mal Euro. Meinst du? Na, dann wäre der so 2300 Milliarden Mark. Oh Gott. Meinst du? Also wer jetzt hier weiß, ob Euro oder Mark, soll man hier anrufen. Die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben. Ja, nee. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Johannes! Achso, warte mal. 0331 für Potsdam, 7097 110. Oder an jede andere Zeitungsstelle. Genau. Johannes, hast du denn schon mal... Ich heiße nur Johann, aber okay. Johann! Ja. An der Nase des Mann erkennt man seinen Johann. Das funktioniert nicht. Johann. Ja. Hast du dich denn schon mal krass fehlverkalkuliert? Eine krasse, wo du gedacht hast, ich mach ditte und zur Sicherheit ditte, klappt 100 pro und wumm, hat's nicht geklappt. Ja. Ja, gewissermaßen, also wir sind auf der Suche nach Situationen, wo jeder selber sein George W. Bush, seine Condoleezza Rice und sein Donald Rumsfeld war. Ja, also... Eine Situation, in der du George W. Bush warst. Ja, Geld sparen. Man nimmt sich dann doch immer vor, ein bisschen was zu sparen. Und sich nein, aber ist das Kind... Nee, das verkalkulieren... Das sind so die allgemeinen Sachen, die nicht funktionieren. Dass es nicht funktioniert, ist ja normal. Funktioniert ja alles immer überhaupt gar nicht. Ob man eine Politik macht oder Wirtschaft macht oder Lebensplanung, funktioniert, das ist ja garantiert. Nee, aber so richtig klar verkalkuliert, wo man vorher schon triumphierte und wusste, das wird ein sicheres, super Ding. Und warum kriegt man vom Schicksal wieder Backpfeifen bis zum Abwinken? Soweit ist dir noch nicht untergekommen. Das ist eine schwere Frage. Na gut. Nee, du hast jetzt aber in meinem Verlosungsexperiment, hast du die Chance, das zweite große Sprechfunk-Lesebuch mit den Expertengesprächen zuzüglich einer Expertengesprächs-CD, die praktisch nur selbst gebrannt, die gibt's nirgendwo anders, nur bei dir zu Hause, zu gewinnen. Ja, die will ich unbedingt haben. Ja. Und das funktioniert folgendermaßen. Hast du E-Mail eigentlich, E-Mail-Zugang? Ja. Du müsstest mir eine Mail schicken, kuttner@kuttner.de, mit einer Zahl. Ja. Die Zahl muss so klein wie möglich sein, also natürliche, normale Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5 bis 8.000. Aber Schriftgröße ganz klein. Nee, ist egal, nee, eine Zahl und der Ehrgeiz besteht darin, die kleinste, nur einmal genannte Zahl gewinnt. Also 1. Ist doch die kleinste Zahl jetzt, ja. Ist die einzige, aber nicht die kleinste, ist aber nicht die einzig genannte, unter Umständen nicht die einzig genannte. Andere Leute werden auch denken, 1 ist doch die kleinste Zahl, schreibe ich mal 1. Also und dann haben 3 Leute 1 geschrieben, schwupp ist es nicht mehr die einzig genannte. Also man könnte jetzt auch 1,00001 nehmen. Nee. Ganze Zahlen, natürliche Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5. Aber vielleicht stürzen sich jetzt alle auf die 1 und auf die 2, auf die 3, auf die 4 und auf die 5. Und sagen wir mal, die 9 ist vielleicht die kleinste Zahl, die nur einmal genannt wird. Ja, versuch ich mal. Die kleinste Zahl, die nur ein, du kannst mir jetzt nicht sagen, welche du da tippst, aber die kleinste Zahl, die nur einmal genannt wird, die gewinnt. Großes Sprechfunk-Lesebuch plus Expertengesprächs-CD. Ja, das versuch ich mal. Okay. Verstehst du, was ich meine? Also 1 ist sehr unwahrscheinlich. 2 ist sicher auch nicht so wahrscheinlich. Naja, aber es andererseits könnte man überlegen, wenn wir jetzt die 1 so ausgeschlossen haben, traut sich keiner mehr, die 1 zu tippen, und wenn du die 1 tippst, bist du der Einzige, der die 1 nennt. Genau. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Aber andererseits denken das jetzt andere Leute vielleicht auch, und dann wird die 1 doch 8-mal genannt. Ja, das ist mir jetzt und schwupp hat man... Ist eine schwierige Kalkulation. Ja, und ich bin total gespannt, welches wohl die kleinste, nur einmal genannte Zahl sein wird. Ja, wahrscheinlich so 15 oder 16 oder sowas. Ich weiß es nicht. Du würdest doch 15 oder 16 tippen. Na, die Auflösung gibt's, ich nehme mal an, in 2 Wochen. In 14 Tagen werde ich die Auflösung verraten. Ich werde hoffen, dass ich gewinne. Du schickst mir jetzt an kuttner@kuttner.de eine E-Mail. Und da muss nur eine Zahl drinne stehen. Vielleicht nicht mehr heute, eine ganz normale, natürliche Zahl zwischen 1 und 5000. Eben mal von 8000, was? Ah, meinetwegen 8000, ist egal, du kannst doch 12.622 schreiben. Okay. Wird wahrscheinlich nicht die kleinste sein, die nur einmal genannt wird. Okay, gut. Aber die kleinste, nur einmal genannte Zahl, von keinem anderen genannte Zahl, gewinnt ein Sprechfunk-Lesebuch und ein Experten-Gesprächs-CD. Okay. Gut. Okay, bin ich gespannt. Ansonsten geht es auch postmäßig. Johann, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, schöne Sendung noch. Ciao. Danke, tschüss. So, Kinder. Thema habt ihr mitgekriegt, oder? Einerseits ein großes Experiment. Derjenige, der die kleinste, nur von ihm und niemandem anders genannte Zahl mir zumailt oder per Post zukommen lässt, der hätte die Chance, ins der letzten Expertengesprächsbücher plus selbstgebrannter Expertengesprächs-CD zu gewinnen. Einfach an kuttner@kuttner.de eine E-Mail schicken, braucht bloß eine Zahl drinne stehen und natürlich die Adresse und so, damit man weiß, wohin der Gewinn geht. Und schwupp hätte man gewonnen. Die Frage ist nur, welche wird die Zahl sein, die nur einmal genannt wird und die kleinste Zahl ist? Die 1 sehr unwahrscheinlich, 2, 3, 4, 5, was? Eher unwahrscheinlich. Also, das ist eine. Mit andere, gewissermaßen, Generalthema heute, grobe Fehlkalkulationen im eigenen Leben. Wann wart ihr die George W. Bushs eures privaten Irakkrieges? Das ist das Thema, das ist die Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Und hier mal noch ein bisschen Akkordeonmusik, weil ich mich in die so total verliebt habe. Jetzt nicht Sandra, sondern Alec K. Redfern mit 1000 Yards there. Charlottenburg, dann 102,6. Fritz Info. Das Wetter um 22.33 Uhr. Nachts sinken die Temperaturen auf 3 bis minus 1 Grad. Morgen wird es dann richtig sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad. Und jetzt die Meldung mit Grisha Sedelke. In Irak werden derzeit rund 40 Geiseln aus 12 Staaten festgehalten. Das teilte ein Sprecher der US-Zivilverwaltung mit. In der Nähe der Stadt Fallujah wurden 4 Italiener verschleppt. Mit den Entführungen soll ein Abzug der Besatzungstruppen erzwungen werden. US-Truppen haben die irakische Stadt Najaf abgeriegelt. Rund 2500 Soldaten bezogen Stellung rund um die Stadt. Damit soll der Druck auf den radikalen Schiitenführer El-Sadra erhöht werden. Er hat sich in der Stadt verschanzt. Das US-Militär will El-Sadra gefangen nehmen oder töten. Das FBI war vor den Anschlägen vom 11. September nur bedingt zur Terrorabwehr bereit. Zu diesem Ergebnis kommt ein Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses. Am Tag der Anschläge seien nur 6% des gesamten Personals mit der Terrorabwehr betraut gewesen. Ups, das Berliner Kulturzentrum Tempodrom kann seinen Betrieb zumindest für ein Jahr weiterführen. Das teilte der Insolvenzverwalter mit. Das habe eine erste Analyse der Finanzen der Veranstaltungsgesellschaft ergeben. Die Kunden sollen nun überzeugt werden, ihre Veranstaltung weiterhin im Tempodrom stattfinden zu lassen. Unter Verkehr Fritz, zurzeit keine Meldung, Fahrtchen vorsichtig. Hallo, ich bin Karin und ich arbeite in der Fritz Musikredaktion. Hi, ich bin Gabi. Ich arbeite in der Fritz Audioproduktion. Und ich bin Nina und Fritz Moderatorin. Und wenn ihr auch Mädchen seid und Lust aufs Radio machen habt, dann kommt einfach bei Fritz vorbei und schaut euch mal unsere Arbeitsplätze an. Girls Day, Girls Day. Der Girls Day 2004 im RBB. Ein Schnuppertag für Schülerinnen, die Lust aufs Radio machen haben. Anmeldeformulare gibt's unter fritz.de. Und die Freistellung vom Schulunterricht übrigens auch. Der Girls Day 2004 im RBB. Donnerstag, 22. April und im Radio. Fritz. Thank you. Rock and roll, Lord, I am yet. Yes, you're not yet. Rock and roll, Lord, to Bombay, yes, you're yet. Rock'n'Roll Mjord von 386DX. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Thema heute verbunden mit einem gigantischen Gigantisch. Warum muss ich immer so großfressig sein? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ein offenes Mikrofon und hier so ein Stuhl in einem Radiostudio verführt doch stark dazu, große Fresse zu haben und sich für irre cool zu halten. Naja, egal. Wir machen mal so ein gewissermaßen Kalkulationsüberlegungsexperiment, das nicht zuletzt darin besteht, dass man was gewinnen kann, und zwar so eins der letzten in meinem Besitz befindlichen zweiten großen Sprechfunk-Lesebücher, die Expertengespräche, die ich damals mit Stefan Schwarz geführt habe, aus denen dann ein Buch gemacht wurde, zuzüglich, und das ist dann eben, gibt so anders nicht, eine CD mit verschiedenen Expertengesprächen, die ja nicht alle, glaube ich, im Buch zu finden sind. Das kann man gewinnen, wenn man es schafft, mir eine Zahl zu mailen oder zu schreiben. Und die Bedingungen für diese Zahl sind, sie müssen erst natürliche Zahlen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so. Und wenn es die, und gewinnen tut gewissermaßen die kleinste, nur einmal genannte Zahl. Also wenn jetzt jemand eine irre kleine Zahl hat, aber jemand anders die Zahl ebenfalls genannt hat, schwupp, ist man raus. Wenn die 1 zweimal genannt wird, ist die 1 raus. Wenn die 2 5-mal genannt wird, gilt die 2 nicht. Wenn die 3 4-mal genannt wird, gilt die 3 nicht. Wenn die 4 nur einmal genannt wird, schwupp, hat die 4 gewonnen. Also ihr schreibt mir oder mailt mir an kuttner@kuttner.de eine Zahl, vielleicht eure Adresse dazu, und kriegt dann dieses Expertengespräche-Buch plus Expertengespräche CD. Und ansonsten unterhalten wir uns heute eher so über grobe Fehlkalkulationen eurerseits. Also das, was der amtierende Präsident jetzt quasi im Irak erlebt, hat man ja irgendwie selber schon erlebt. Man war sich total sicher, dass man einen fetzigen Plan hat, dass der Plan klappen muss. Man hat sich ja abgesichert, man hat schlechten Rat eingeholt. Triumphiert schon im Vorhinein und muss feststellen, Scheiße, funktioniert nicht, schwer verkalkuliert. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Nee. Naja, hallo, wer bist denn du? Nur kicke ihn an, hallo, und wer bist du? Morgen. Sven 16 aus Potsdam. Wer bist du? Sven. Jo. Hallo, Sven. Weißt du, wer ich bin? Nee. Selten mein Karlauer Lauer. Ah, nicht schlecht. Den habe ich mir gemerkt. Deswegen. Also dich habe ich mir nicht gemerkt. Ja. Aber selten mein Karlauer Lauer bringe ich immer wieder gerne an. Habe ich ja auch jede Menge Gelegenheit zu, leider. So, Sven. Kuttner. Bist du denn, hast du dich dann schon mal richtig fetzig grob verkalkuliert? Ja. Aber richtig, also wirklich richtig verkalkuliert. Nicht, dass etwas so auf schlaffe, luschige Art wie immer nicht geklappt hat, sondern du warst im Vollbesitz der Überzeugung, dass das klappen muss und dass es ja nicht anders geht. Richtig. Und hast dich trotzdem grob verkalkuliert. Ja. Super. Erzähl mal. Letztes Jahr mein Geburtstag. Ich war fest überzeugt, dass da mindestens 30 Mann kommen. Wieso bitte? Weil ich die eigentlich von vornherein alle eingeladen. Welcher Geburtstag war denn der, wievielte? Mein 16. Dein 16. Geburtstag? Ja. Und du hast 30 Leute eingeladen und die feste Überzeugung, ihr habt 30 Leute kommen? Naja. Mensch, da hast du aber nicht mal so eine Sicherheitsdifferenz zulassen. Ich hab 40 Leute eingeladen und da hab mit 30 gerechnet. Wie hast du die eingeladen? Wie ich die eingeladen habe? Ja, mündlich hast du die bloß so unverbindlich angerufen auf der Straße, gesagt, ey Mann, dann ist Geburtstag und so? Oder ihr habt es wirklich auch anders für dich, total sicher zu sein? Ich habe denen eine Mail geschrieben, jedem. Jedem eine Mail geschrieben? Ich so eine Sammelmail, nicht. Oder? Ja, eine Sammelmail. Ja, kriegt man sofort mit, dass es eine Sammelmail ist. Da fühlt man sich da nicht ernsthaft eingeladen. Und bei den Leuten, wo ich weiß, dass sie relativ unzuverlässig sind, habe ich nochmal eine extra Mail geschrieben, eine Person. Oh ja. Und wie hast du denn deinen schönen 16. Geburtstag vorbereitet? Ich war halt groß einkaufen. Was denn? Drei Kästen Bier. Groß. Das sind 75 Flaschen, wa? Oder wie viel sind drin in so einem Kasten? 60 Flaschen. Für 30 Leute. Für jeden 2 Flaschen Bier. Ist ja klar, es ist ein Kindergeburtstag. Ist ja gut. Nein, ich will dich da hier nicht zum Alkoholismus überreden. Wie lange hast du denn vorher, soll der Geburtstag gehen? Mit 2 Flaschen Bier pro Nase. Ungefähr. Das war nicht das Einzige, was die geholt haben. Dass man so nach einer Dreiviertelstunde wieder raus ist? Das war ja nicht das Einzige, was die geholt haben. Und du die Flaschen und dann schon auf, und der Laden vielleicht noch aufhört, dass du die Pfandkästen zurückbringen kannst? Ich kenne ja meine Leute, die bringen ja dann selber immer noch so. Krieg ihn an. Mit. 2 Flaschen Bier, was hast du noch geholt? So, dann hatten wir halt noch. Auch so Käse und ein bisschen Weintrauben und so Baguettebrot? wir hatten drei Töpfe, drei große Töpfe, so drei 5-Liter-Töpfe Chili con Carne gemacht. Sag, 15 Liter Chili con Carne? Ja. Das sind anderthalb Eimer. Also sag mal, aber du hast aber auch einen seltsamen Weltblick, oder? Zwei Flaschen Bier und anderthalb Eimer Chili con Carne. So, ich habe noch mehr Getränke da gehabt. Das klingt alles sehr nach George W. Bush, muss ich mal sagen. Und halt... Geburtstagsvorbereitung, weiter? Das Beste kommt, aber wie gesagt noch... halt dann noch andere Getränke, so Cola Fanta Sprite, davon auch irgendwie drei Kästen. Cola Fanta Sprite. Ja, davon auch drei Kästen und... Dass man so Bier und Cola mischen kann und sagen kann, hey, wir trinken wieder Diesel. Dann noch ein paar andere Sachen, um was zu mischen. Also, oder so. Naja, gut, wollen wir nicht so ins Detail gehen. Ja, schon ins Detail gehen, genau. Ja, okay, weiter. Knabberzeug, große... Knabberzeug, schön, wie viel Knabberzeug denn? Knabberzeug, so nur zwei... Auch diese in so eine große Sammelpackung, da sind doch immer so eine leckeren Kümmelfischlein da, oder Mohnfischlein dabei, oder Käsefischlein. Zwei von diesen großen Trommeln Chips, da irgendwie massig Tüten Erdnüsse, ja. Alles sowas, Salzstangen auch ganz viel. Ja, super. Halt die übliche Partyausstattung. Mhm. Und du ahnst, was kommt. Und ja, dann, ja. Und dann saßen wir an meinem Geburtstag zu fünft hier. Zu fünft? Zu fünft. Na, da war doch wenigstens biermäßig ganz gut ausgestattet, oder? Ja, jeder 12 Flaschen? Ja, ja. Und quasi jeder ein Drittel Eimer Chili con Carne? Ja. Und noch zwei große Chips-Trommeln. Und noch anderes Powerzeug und noch andere Sachen. Ach, schick. Und warum kamen da nur fünf? Sag mal, du hast dich total... Es klingt auch so nach George W. Bush. Ein bisschen nach deiner Beliebtheit verkalkuliert, oder? Wenn Kinder zum Geburtstag... Ich hab mich daran verkalkuliert, dass ich vergessen habe, dass ungefähr 12 von diesen 30 Mann alleine auf Klassenfahrt sind in dieser Woche. Ach so. Weitere 12 Mann sind gerade am Tag davor von Klassenfahrt wiedergekommen und hatten keine Lust weiterzufeiern, weil die total noch müde waren. Ist klar, weil die noch... Und damit hätten wir 24 und einer war krank und damit sind wir 25, die anderen, dann wir 5 waren da. Ansonsten, wisst ihr was, nur durch die doppelte Klassenfahrtkatastrophe und durch eine einzelne Krankheit, damit kann man ja leben, die wäre ja quasi entschuldigt gewesen, ist deine Party von 30 tatsächlich runtergefallen auf 5. So sieht's aus. Das Leben ist schon hart. Ja. Schwer verkalkuliert. Würde ich auch. Und konntest du denn irgendwie, sagen wir mal, den finanziellen Schaden dann beziffern? Naja. Der ist ja schwer zu kalkulieren, weil du konntest ja jetzt deine Chips konntest du irgendwann, also ich meine, Chili con Carne war im Eimer, also wirklich im Eimer, oder? Ja, wir haben davon jetzt noch, dann wir haben danach dann irgendwie. Weil in Chili con Carne jetzt zwei Wochen? Ja, und dann haben wir davor noch einen halben Topf. Bis der Schimmelteppich zu dick wurde und man nicht mehr unten ans Eigentliche kam, oder wie? Und dann haben wir noch direkt da, an dem Tag habe ich an meine 5 Leute immer noch Brot mitgegeben von dem Zeug. Ah ja. Und Bierchen reicht heute noch, oder? Nee, der ist inzwischen alle. Und die Chips trommeln auch schon alle inzwischen? Die sind auch schon alle, dazwischen war ja sehr. Kick mal eine an. Ach, ein schöner Fall von Fehlkalkulation. Ja, aber ich konnte es dadurch durch Silvester ausgleichen. Wie das? Nee. Da bist du nicht gegangen. Na doch. Jetzt musst du nur 25 Mal nicht zum Geburtstag gehen und dann steht's wieder 1-1, oder? Nee, ich sag mal so, ich hab dann bei dem, da Silvester sind sie alle gekommen, dann. Ja. Dann musste ich da nicht, die Chips hatte ich zumindest noch. Wann hast du Geburtstag? Im September. Im September, oh, super, paar schöne Papier-Chips. Hey, die waren voll nervig, ich hab extra zugeschweißt. Ah ja. Deswegen, die waren noch gut. Dann konnte ich da die Chips noch benutzen und... Ja, Chili con Carne nochmal austeilen, oder? Wenn man es nochmal warm macht? Nee, also Chili con Carne... Ja, noch ein bisschen Pepperoni-Zeugs darin, ja, dann schmeckt man das auch nicht so. Genau, und das Weiße oben drauf. Ja. Ach schön, naja gut, dann hat sich der finanzielle Schaden doch in Grenzen gehalten. Und nochmal, ich habe nochmal eine andere Frage zu deinem Experiment. Ja, frag mal. Was machst denn du... Wenn es zu sich geht, der Zahlenbereich ist von 1 bis 8.000. Nein, ist real. Kannst jede Zahl nehmen. Jede Zahl. Also, aber natürliche Zahlen. Von 1 an aufwärts. Also nicht 1,5 und so weiter. Das fällt einfach raus. Wie? Aber eine Grenze setzen nach oben hin. Wieso muss ich nach oben hier eine Grenze setzen? Wäre jetzt 2.826.000, kann man ja machen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es die kleinste Zahl ist, die nur einmal genannt wird, ist eher unwahrscheinlich. Ist nicht so groß, oder? So. Na, weil wenn du jetzt einen Bereich setzen würdest von da bis da, dann könnte es ja passieren, dass jede Zahl zweimal vorkommt. Das kann doch so passieren. Da es ja unendlich viele Zahlen gibt. Naja, aber trotzdem werden sie, ich nehme an, dass die Zahl, Zahl der Nennung über 10.000 relativ gering sein wird. Also die werden sich schon alle im zwei- oder ein- oder zweistelligen Bereich rumdrücken. Ja. Die kleinste Zahl, die einmal genannt wird, gewinnt. Und es wird eher nicht die 6.822 sein. Ja, aber... Warten ja, aber... Es wäre doch rein theoretisch möglich. Na, rein theoretisch ist möglich, dass alle die Eins nennen. Rein theoretisch ist möglich, dass alle verschiedene Zahlen nennen. Es ist alles möglich. Die Frage ist, das Interessante ist, welche wird die kleinste Zahl sein, die nur einmal genannt wird? Und das ist irgendwie schwer zu kalkulieren, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mich interessiert es wirklich. Also, das ist echt, was würdest du raten? Was würdest du schätzen? Was wird das ungefähr sein? Ich tippe auf irgendwas im hohen zweistelligen Bereich, so ab 70, zwischen 70 und 80. Meinst du? Meinst du, dass viele Leute 56, dass 56 doppelt genannt wird unbedingt? Ich meine, dass viele Leute mehrere E-Mails schicken werden. Ja, damit kann ich auch leben. Das macht kein Problem. Das ist kein Problem. Das dann quasi das macht das nicht unbedingt, unbedingt sicherer. Dass jemand die Palette von 1 bis 100 nimmt, dann haben wir schon mal... Naja, der muss ja 100 E-Mails schicken. Naja, so grobe Verletzungen, nee, die würde ich irgendwie, da wo ich es irgendwie deutlich erkenne, irgendwie so rausschmeißen. Wobei ich weiß ja nicht, ob das nötig ist. Ja, doch. Nee, dann würde ich es ja rausschmeißen. Oder sagen wir mal ein 20er. Oder wer da 20 Mal auftaucht, der fliegt raus. Gut. Und beteiligst du dich? Ja, ja. Weißt du schon ungefähr, welche Zahl? Du sollst jetzt nicht verraten. Du hast ja schon was überlegt. Ich habe so eine gewisse Vorahnung. Naja, macht es. E-Mail an kutner@kutner.de. Zu gewinnen gibt es ein letztes Exemplar vom zweiten Sprechfunk-Lesebuch plus einer selbstgebrannten CD mit Expertengesprächen. Sag mal, wie sieht das eigentlich aus bei der CD? Sind da keine Rechte drauf? Keine Kopie? Sind doch meine, hab ich doch voll gequatscht. Ach so. Insofern ist es eine selbstgebrannte. Ja. Die gibt's ja nirgendwo. Na gut, das ist ja schön. Das sag ich dir. Okay, vielen Dank, Sven. Tschüss. Dann rein. Ciao. So, also ich will es nochmal erklären, worum es geht. Eigentlich ein Experiment verbunden mit einem Thema, was wir hier diskutieren. Das Thema wäre grobe Fehlkalkulationen eurerseits, wo ihr euch etwas so schön ausgedacht hattet, dass dann gegen alle eure Spekulationen komplett nicht funktionierte. Also wäre da schon mal gewissermaßen geplant, aber unerwartet. Ja. Gewissermaßen voll in die Scheiße gegriffen hat, der kann hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Das alles verbunden mit einem Experiment, eben der Verlosung eines Sprechfunk-Lesebuches plus Expertengesprächs-CD für denjenigen, für diejenige, die die kleinste Zahl, die nur einmal genannt wird, mir zuschickt. Am besten als E-Mail an kutner@kutner.de oder eben per Brief dann hier Fritz, wir sind die 14439 Potsdam. Also per Brief oder per E-Mail die Zahl, die kleinste, nur einmal von niemandem anderen genannte Zahl gewinnt, dann entweder ein Sprechfunk-Lesebuch plus Expertengesprächs-CD. Hallo, wer bist denn du? Hi. Hi. Hier ist der Patrick. Hallo, Patrick. Na, ich habe mich zwar nicht so groß kalkuliert, aber das ging damals irgendwie. Sag mal, aber ich will doch mal fragen, mein Experiment verstehst du schon, oder? Ja, na klar. Das heißt, hast du dir schon was überlegt? Hast du schon eine Zahl geschickt? Nee, habe ich noch nicht. Also, ich kann das erst zu Hause dann kontrollieren. An kutner@kutner.de. Irgendeine Zahl deiner Wahl und wenn sie die kleinste ist, die nur einmal genannt wird, schwupp, hättest du ein Buch gewonnen und eine Expertengespräch-CD. Mal schauen. Na, mach mal. Ist aber nicht leicht zu überlegen, oder? Soll man die Eins nehmen oder nicht? Nee, die würde ich, denke ich, immer nicht nehmen. Würdest du nicht nehmen? Nee. Aber vielleicht, weil du denkst, die nimmt irgendjemand anders. Ja, genau deswegen. Ja, aber vielleicht denken alle anderen auch, dass jeder andere denkt, dass man die lieber nicht nehmen sollte. Und vielleicht ist die von daher besonders aussichtsreich. Risiko, mal gucken. Oh, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Genau, naja, ich bin gespannt. Schick irgendeine Zahl. So, Patrick. Genau. Wie sah denn deine Fehlkalkulation aus? Ja, das war damals, ich habe damals ein bisschen Offset gespielt und das ging damals in der Bundesliga. Ja. Und da war das Ding um Schalke damals. Und ja, zwar, die waren, die letzte Sekunde hat FC Bayern München noch ein Tor geschossen gehabt. Und ich habe schon Offset gespielt, habe 50 Euro so auf Schalke gewettet gehabt. Und ja, da hat Bayern München noch in der letzten Sekunde. Aber wobei, da kann man sicher nicht sicher sein. Ich meine, das ist doch wie würfeln. Also klar kann man sich sicher sein, jetzt ein 6 zu würfeln. Das ist eine Sache, weil die ja bis halb bis zu 94 Minuten noch geführt hatten. Ach so. Wenn man so sieht, war denke ich eine hundertprozentige Sache. Du hast gewissermaßen in der 94. Minute gesetzt. Ja, nee, das war praktisch die Sache, ist das, ich hab gewettet gehabt. Ach so, hast vorher gewettet und dann? Genau, und dann das war eigentlich bis zu 94 Minuten gewesen, aber die Sache eigentlich, da war die Sache, ja, schon gewonnen, Schalke eigentlich Meister und dann gab es noch einen Klacks und da haben die halt noch gewonnen gehabt. Die, ah. Dann sind die halt noch Meister. Ja. Na gut, aber in einer klassischen Spielsituation, wobei da kalkuliert man ja schon, da spekuliert man ja schon immer, oder? Ja, aber selbst wenn man bloß Skat spielt. Ja, daran denkt halt keiner mehr, dass halt in der letzten Sekunde halt noch ein Tor fällt und dann halt noch so aus einer Situation, wo eigentlich noch eine Fehlentscheidung war. Das war halt der Mist. Patrick, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke auch. Ja, okay. Gut. Tschüss. So, also wir reden hier weiter über Fehlkalkulationen, wo ihr euch mal komplett verplant habt. Also man überlegt so, so, das müsste eigentlich funktionieren. Da bieten ja, gut, im Spiel ist, da ist man ja, ist ja von vornherein so ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Aber sagen wir mal, wenn man andere Leute zu irgendwas bringen will, so dieser klassische Beziehungskram ist ja eigentlich auch eine wunderbare Spielwiese, wo man möglicherweise aus der Überlegung heraus, so machen, dann macht er so, dann mache ich so, dann macht die so, dann mache ich so. Sicher, der Plan, und dann macht man so, zack, geht's voll daneben. Also wer da Erfahrung hat, hier anrufen. Hallo, wer bist denn du? Jo, hi. Hi. Hallo, wer bist du? Matze. Matze! Tag, Matze! Guten Abend! Guten Abend, von wo rufst du an? Matze klingt so total nach Brandenburg. Aus Potsdam. Ach, Nähe von Potsdam. Ja. Wie heißt denn das Nähe von Potsdam? Wie heißt denn das? Sag mal, warum weißt du nicht, von wo du anrufst? Ich bin fremd in der Gegend. Wieso bist du fremd? Von wo kommst du eigentlich? Komm aus dem Loch. Aus welchem Loch? Wieso denn nicht verraten? Warum sitzt denn da jetzt schon wieder so eine ganze Gang rum? Und warum rufen dann, wenn eine Gang rumsitzt, wieder nur Kerle an? Ja, nee, wir haben doch ein Weib, willst du mit mir sprechen? Ja, nee, aber, ja jetzt, nee, will ich gar nicht, nee, will ich gar nicht, nee, jetzt bleib mal dran, jetzt bleib mal dran hier. Mich interessiert nur, wie viele Kerle sitzen da und wie viele Frauen? Zwei Kerle und eine Frau. Zwei Kerle, eine Frau. Wenn zwei Kerle, eine Frau irgendwo sind, wenn einer anruft, dann sind ein Kerl, warum ist das so? Ich schick mich. Weil die Kerle immer posen müssen, oder? Ja. Nein. Natürlich. Nein. Na klar. Hör ich doch, genau. Aber weil du dich so unnatürlich spreizt und mit den Hüften wackelst und versuchst, die Schultern besonders breit aussehen zu lassen. Genau so ist es doch, oder? So ehrlich. Ja, so ist es. Klar, weiß ich doch. Ja. So, Matze, du bist ein Fehlkalkulierer vom Herrn? Ja, das sowieso. Ja, dann sag doch mal, du hast dich irgendwie echt komplett wirklich mal verkalkuliert? Ja, und zwar in Sachen Liebe. In Sachen Liebe, aber... Und da hast du aber richtig... Da hast du einen Plan gehabt. Ja. Und hast... Warte mal, aber einen durchdachten Plan. Ja, na ja. Hast du gedacht, ich mach das so, dann kann die nur so, dann mach ich so und so und dann... Nee, auch krank durchgedacht in der Nacht, alle Türen geplant und nicht lieb. Wie, was hast du denn geplant? Naja, so treffen und dann irgendwas hier mit Blumen und machen und dann hat sie so hingeschmissen und alles war schlimm. Naja, aber das klingt jetzt auch nicht gerade nach so einem ausgebufften Plan, von dem du davon aussehen konntest, dass du da auf der sicheren Seite bist. Ach naja. Was, ein Treffen und Blumen und dann denkst du, damit kriegt man die Weiber schon rum oder wie? Nee. Das hältst du jetzt irgendwie für Nummer sicher. Ich denk ja nicht. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Wobei der hier schon immer ganz empfehlenswert ist, wenn man vielleicht doch denkt. So, die Jule hat unangenehm das Problem. Ja, heb mal die Jule hier her. Richtig interessant. Ja, heb mal die Jule her. Heb mal die Jule her hier. Hallo? Hallo? Wo hast du den denn her, sag mal? Na, ich weiß nicht. Ich hab den irgendwie irgendwo rausgezogen. Stand der da irgendwo rum oder was? Kennt ihr euch schon länger? Ja. Mein lieber Scholli. Seit einem Jahr oder so? Seit einem Jahr. Und da kennt ihr euch immer noch? Ja. Ja. Das ist ja das, was ich irgendwie schwer nachvollziehen kann. Ja, du haust jetzt ab hier, ja. Genau. Ja, der hat auch gesagt. Ja. Ja, ich hab auch so ein ähnliches Problem gehabt. Richtig? Nein, doch. Nee, das geht dann eben Probleme, das geht um Verkalkulieren, wo man richtig einen Plan hat. Naja, dann eben das. Nee, ich hab... Wie sah denn der Plan aus? Naja, ich hab halt so einen Kumpel und da hab ich halt... dass du einen Kumpel hast, ist ja noch kein Plan. Du hast einen Kumpel. Was wolltest du denn von dem Kumpel? Naja, ich wollte halt eine Beziehung zu ihm aufbauen und... Was heißt eine Beziehung zu ihm aufbauen? Naja, mit ihm gehen halt. Mit ihm gehen. Wie alt warst du denn da? Wie alt ist denn der Kumpel? 16. Und du? 16. 16? Ja. Gut. Du hast also den Plan, also die feste Ziel gehabt, der Kumpel soll mit dir gehen. Ja. Ja, wie sah denn jetzt dein Plan dazu aus? Naja, also ich hab so alles so schick gemacht, so. Was denn, wo denn? Na, so am Wochenende. So wo denn? Na, bei mir. Ich hab nicht gefragt wann, sondern wo. Wo? Na, bei mir. Bei dir zu Hause? Ja. Im Kinderzimmer praktisch. Nicht im Kinderzimmer, in meinem Zimmer. In deinem Zimmer, da ist doch ein Kinderzimmer, Keller, oder? Genau, in meinem Keller. Na, wo denn du? Na, in meinem Keller, in meinem Zimmer. In deinem Keller? Ja. Dein Kinderzimmer ist bei euch im Keller? Ich hab kein Kinderzimmer. Wieso denn nicht? Nee. Aber du hast ja Mutti und Vati. Naja. Wenn man Mutti und Vati hat, dann ist man doch Kind, oder? Dann ist man Kind von Mutti und Vati. Naja, dann bist du. Und dann nimmst du Mutti und. Ja, bin ich ja auch. Dann nimmst du Mutti und Vati Zimmer und dann nimmst du das Kinderzimmer. Naja? Genau. Hast du also das Kinderzimmer schön gemacht? Ja. Wie denn? Sag mal, denkst du, dass man mit einem schön gemachten Kinderzimmer Männer rumkriegt? Ja. Naja, weiß ich ja nicht. Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Du denkst, wenn man jetzt das Kinderzimmer schön macht, sind die Kerle so beeindruckt, dass ihnen nur noch die Frage bleibt, willst du mit mir gehen? Nein, das ist... Na, aber woran bestand dann der Plan? Der Ziel bestand darin, der soll mit dir gehen. Naja. Und du sagst, das Mittel zur Erreichung dieses Ziels ist, das Kinderzimmer schön zu machen. Mann. Da herrscht ja doch Naivität unter der weiblichen 16-jährigen Jugend hier. Naja, warte noch. Schön gemacht und halt, naja, siehst du, sag ich doch. Mit dem Ziel, dass er mit dir geht. Ja. Jo, Zimmer schön gemacht. Und du hast wirklich gedacht, wenn ein Zimmer schön ist, geht er mit dir? Nein, nicht. Hast du noch andere Maßnahmen ergriffen? Ja. Wie sah denn dein Plan aus? Erster Schritt, Kinderzimmer schön machen. Zweiter Schritt? Na. Weiß ich nicht. Sag mal, hast du einen Plan gehabt oder nicht? Ich meine, dass er nicht mit dir geht, ist ja offensichtlich. Ist auch kein Wunder. Aber einen Plan wirst du doch vielleicht... Dankeschön. Naja, so weit planloset. Naja, dann war es halt planlos. Was denn? Nein, ich hab... So richtig noch mal Handkantenschlag ins Kissen? Und so eine Sache, ja, so? Ja, und schon mit Die Kuscheltiere schön auf der Schrankwand aufgereiht und so? Ach, eine Kerze noch? Nein, sag doch Kerze. Also, Kinderzimmer schön gemacht, Kerze an. Weiter? Ja. Ihr habt's noch andere? Naja, und dann so schöne Musik. Und was denn für schöne Musik? Na, Rock. Schöne Musik. Ja, weiter? Kinderzimmer aufgeräumt, Kerze an, schöne Musik. Weiter? Na, und dann habe ich ihn halt eingeladen. Ja, naja, ja, hast du noch irgendwie andere Vorbereitungen getroffen? Bitte? Hast du noch andere Vorbereitungen getroffen? Naja, ich hab schön Essen gemacht und... Essen gemacht? Siehst du, was denn? Na, Spaghetti. Oh Gott, ja, schön Essen gemacht, Dude. Naja, und dann hast du gedacht, dann kann er sich dem überhaupt, also Moment, dir nicht... Wenn sein Lieblingsessen war? Dann kann er sich dir nicht entziehen, wenn du Spaghetti gemacht hast und Kinderzimmer aufgeräumt. Oh Mann. Da muss er ja mit dir gehen. Oh Mann. Naja, und dann... Und dann kam er und dann ging er. Ja, und dann dachte ich halt, naja, es klappt. Und dann dachtest du, scheiße. Nee, ja. Ach, du dachtest... gedacht, ja genau. Ja. Naja, dann kam er halt und dann... Und dann hab ich, naja, hat und dann er war essen? Halt irgendwie doch nicht. Hat er essen und dann ist er wieder gegangen? Ja, so nach dem Motto. Ja, das ist schon bitter. Ja, das ist hart. Ja, wobei ich mal sagen muss, dass deine Planung nicht sonderlich ausgereift waren. Ja, weiß ich ja. Nee, weiß ich ja. Wieso hast du jetzt einen Freund? Nee. Na, siehste, dann musst du besser planen. Na, gib mir einen Tipp. Nee, das wär ich dir jedem, oder? Ja. Naja, nicht. Frag doch mal die beiden Kerle da. Wie war es denn bei dir mit der ersten Liebe? Wir sprechen ja nicht über die erste Liebe, sondern überhaupt ja nicht. Na, was denn? Ran gegen Lichtschalter gelehnt, war dunkel und dann ein Kuss, der bis zum Morgengrauen dauerte. So funktioniert das. Jawohl. Nicht, dann denkst du, ich hab Spaghetti gemacht und Kinderzimmer aufgeräumt, oder was? Mein lieber Scholli. Und meine Kuscheltiere auf die Schrankwand ordentlich der Größe nach sortiert. Nee. Jetzt so, erstmal hallo. So funktioniert das nicht. Hallo? Was ist hier hallo? Ja, was ist hier hallo? Hier ist ja nicht hallo. Jetzt machen wir mal vorsichtshalber Schluss hier, oder? Ja, mach. Genau, Tschüssikowski. Ja, oh Gott, wenn man zu Tschüssikowski greift, dann sieht's wirklich schlecht aus. So, Kinder, wir wollen über Fehlkalkulationen eurerseits reden. Gewissermaßen Irak-Enttäuschung im Kinderzimmer, wie wir eben gehört haben. Also, wer derart hier Einschlägeerfahrung hat, der kann gerne hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und das ganze Thema Fehlkalkulation, weil da kann man sich natürlich auch schwer verkalkulieren, ist verbunden mit einem Experiment, was ich hier mache. Ihr habt die Chance, einen Expertengesprächsbuch plus Expertengesprächs-CD zu gewinnen, wenn einfach, indem ihr mir per Post oder per E-Mail an kuttner@kuttner.de eine Zahl schickt und wenn die Zahl, die ihr mir geschickt habt, die kleinste, nur einmal genannte Zahl ist. Wenn es die kleinste Zahl ist, die niemand anders neben euch noch genannt hat, dann hättet ihr gewonnen. is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich spreche ins Mikrofon. Wir telefonieren hier weiter zum Thema. Grobe Fehlkalkulationen eurerseits, das Ganze verbunden mit einem, interessiert mich wirklich, mit einem Experiment. Wer von euch die kleinste Zahl nennt, die nur einmal genannt wird? Wer als eins ja eine Zahl nennt und die die kleinste ist, der hat eine Chance, was zu gewinnen, und zwar ein zweites Sprechfunk-Lesebuch mit den Expertengesprächen plus, ne, die nur privat, die es nur privat gibt, CD mit Expertengesprächen, die ich damals mit, vor Jahre ist es her, auf diesem Sender mit meinem Kollegen Stefan Schwarz hier geführt habt. Ihr müsst also bloß mir eine Zahl e-mailen an kuttner@kuttner.de oder einen Brief schreiben. Kuttner Fritz 14439 Potsdam, so irgendwie kommt es dann schon an, glaube ich, vielleicht noch Marlene Dietrich, Ring 1 oder irgendwie so weit, und muss eigentlich nur eine Zahl und eure Adresse schreiben, für den Fall, dass ihr gewinnt, nur eine Zahl, und die kleinste Zahl, die nur einmal genannt wird, gewinnt, die kriegt's dann. So, unabhängig davon, das Thema hier Fehlkalkulation, die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Ja. Hallo, hallo? Hallo. Wer bist denn du? Hans. Hans? Ja, ich wollte mal sagen, dass man bei E-Mails die Absenderadresse fälschen kann. Ach so, naja, gut. Da könnten sozusagen 20.000 Mails jetzt mit falschem Absender gesendet werden. Kann ich gut mitleben. Und dann nenne ich dann die 10.001 und werden wir schon sehen. Aber man muss ja dann immer den Inhalt ändern. Das macht schon auch Mühe, oder? Nö, geht automatisch. Wie automatisch? Na, einfach mit einem kleinen Skript oder Programm. Und immer eine neue Zahl? Ja. Ja, meinetwegen muss man eben auch in Rechnung stellen, ob es da drunter welche gibt, die machen, wie viel Dinger die da schicken und so und so und so und so. Also bei Google einfach mal Fake-Mail eingeben. Ja, Mann, jetzt hör doch auf. Ich will keine Fake-Mails haben. Nein, jetzt hör auf. Ich schmeiß dich raus. So, jetzt ist er nicht zu hören. Hallo? Tschüss. Tschüss. Ja, gut, tschüss. Okay, hallo, wer bist denn du? Na, auch ein Beitrag. Hallo? Ja, ich würde ganz gerne was zu Fehlkalkulation sagen. Na sag, wer bist denn du? Was? Wer bist denn du? Ich bin Kirill. Wer? Kirill, ist ein bisschen komplizierter Name. Kirill, nee, ist nicht so, nee. Guck mal, eine ganze Buchstabenreihe draus geworden, oder? Na klar. Ja, das ist ein Alphabet. Ja, gehört sich auch, oder? Das waren Bulgare, Kirill, oder? Man denkt immer, war ein Russ, aber war ein Bulgare, Kirill, oder? Ja, war ein Bulgare, richtig. Genau, siehst du. So, Kirill. Kannst du denn wissen Russisch oder was Vergleichbares? Ach ja, man ist ein bisschen kompliziert. Also ich kann leider kein Russisch, obwohl ich so gebürtiger Russe und so bin und russischen Pass und so habe, aber naja, was soll man machen? Und kannst kein Russisch? Ja, ist ein bisschen peinlich. Ah, das ist blöd, oder? Ja, ist ein bisschen blöd. Also ist auch schade, oder? Wäre doch schon schick, wenn man Russisch könnte. Naja, also ich Findest du nicht? Falsch ist es nicht so, also. Falsch ist es nicht? Was kannst du denn? Deutsch? Deutsch, Englisch, naja, und ein bisschen Französisch. Lässt sich halt nicht. Englisch und ein bisschen Französisch. Ja. Und du bist aber Passrusse? Ja, Passrusse, genau. Passrusse. Hast du denn zu Hause gehen, mit dem du Russisch reden kannst? Ich habe meine Mutter, aber irgendwie, also ich muss auch sagen, ich mag die Sprache nicht so. Nee, warum nicht? Ist ein bisschen, ich weiß nicht, also klingt so für mich so ein bisschen wie so eine Kampfsprache, so. Was? Nein. Ach, wir werden mal uns danach, hören wir uns mal einen schönen russischen Song an. Oh, das ist toll, danke. Ja, na wirklich, weil der auch supi ist. Okay. Alexander Wertinski. Ah, super. Magnolia. Nee, machen wir danach. So. Genau, ja. Kirill. Ja. Du hast dich schon mal schön verspekuliert? Ein bisschen. Verkalkuliert? Schon, ja. Genau, ein bisschen schon. Also. Aber warte mal, richtig so, was man nennt, irgendwie richtig kalkuliert, sauber ausgedacht, wenn A, dann B, dann C, dann D und dann tritt E ein, der Fall, den man haben will. Ja, genau. Also, es war keine doofe Liebesgeschichte oder so, wie die Anrufer davor, so ein bisschisschen halb durchdacht, sondern es war schon so. Also, was war denn dein Ziel? Was wolltest du erreichen? Ja, also ich wollte so erreichen, dass, ja, also ich spreche jetzt mal in der dritten Person. Also derjenige, der das so, also okay, nein, ich sage... Warum sprichst, also, ja, warum wolltest du jetzt in der dritten Person sprechen? Nein, also ich wollte zu einer Release-Party von einem bekannten Underground-Label, Royal Bunker, so. Und ja, da ich das normalerweise, da ich noch ein bisschen jung bin und das nicht darf... Wie alt bist du denn, Kyrill? Ich bin 15. Ja? Ja, jedenfalls. Also mein Vater hat zu der Zeit gerade abends gearbeitet. Ja. Und ja, da dachte ich mir spontan so, ich habe irgendwie 10 Mal Münze oder so geworfen, dachte ich mir spontan, ja, gehe ich einfach mal zu der Labelparty. So. Wieso 10 Mal eine Münze geworfen? Ja, ja, weil, also ich war mir da echt nicht sicher, ob ich das machen soll und naja, und jedenfalls habe ich mich dann... Ach so, da hast du das gewissermaßen dem Zufall überlassen. Ja, gewissermaßen. Keine schlechte Strategie. Ja, ja, und naja, jedenfalls, das war sehr überzeugend. Ich habe mit einem Vierteldollarstück geworfen und ja, da kamen irgendwie 8 Mal Adler und das war für mich schon so klar. Naja, jedenfalls bin ich dann da so hingefahren, so, ich hatte auch schon Fahrkarte und so, alles bereit. Ja. Und ich wollte auch, keine Ahnung, so um 1 oder so wiederkommen. Ja, und mein Vater kam nämlich dann um 3 oder so. Und das Problem war, dass er um 1 an einem Donnerstag halt die Dings nicht mehr fahren, so die S-Bahn. Und ja, dann bin ich halt, da dachte ich halt so in meinem Eifer, mein Gott, laufen wir mal. Sag mal, warte mal, also das Ziel war einerseits dahin, vor allen Dingen hinzugehen, ohne dass der Vater das mitkriegt. Also gewissermaßen, ja, er kommt um 3 nach Hause und du liegst um 3 friedlichen Schlaf simulierend im Bett. Genau. Das war ja so ein Ziel. Das war das Ziel. Und das Problem war halt, so U-Bahn ist nicht gefahren und da, also es war auch ein bisschen weit weg, so Rosa-Luxemburg-Platz von mir. Und ja, so. Ja, und dann bin ich halt so, mein Vater ist wieder erwarten noch früher gekommen und so war ich dann halt um, ja, 2 ja, oder so zu Hause und dann war es vorbei. Und dein Vater, wann war der zu Hause? Ja, ne, der war um 2 zu Hause, ja genau. Und der war um 2 zu Hause und du auch? Na, ich bin ein bisschen später gekommen. Ach so, sodass ihr euch quasi im Flur begegnet seid. Genau, und das war ein bisschen problematisch, aber naja, ich bin ins Bett gegangen und dann, der ist auch ins Bett gegangen, dann nächsten Morgen, hä, was ist überhaupt passiert? Und der dachte, der hat es irgendwie geträumt oder so. Er dachte, er hätte es geträumt? Mhm. Also eigentlich hättest du das noch drehen können, wenn du jetzt nur lässig genug gewesen wärst. Ja, genau. Und hast du es gedreht? Nee, hast du es ja, nicht gedreht? Ja, doch, ich hab's gedreht, ja. Wie denn? Na, ich habe einfach so gesagt, ja, also ich war irgendwie die ganze Zeit im Bett so wahrscheinlich überarbeitet und so. Ach, und er hat es wirklich geglaubt? Der hat es wirklich geglaubt. Naja, ich sag, wenn man irgendwie so eine, keine Ahnung, 20 Stunden Arbeitsschicht oder so hatte, dann denkt man auch vielleicht so ein bisschen anders oder so. Also dann ist es gewissermaßen eine Fehlkalkulation gewesen, weil du praktisch zu spät nach Hause gekommen bist, die dann aber doch in so einem Retuschierakt dann doch aufgegangen ist. Genau. Ah, nicht schlecht. Kann ich noch 2 Leute grüßen? Nee, ach, grüßen ist doch nicht schön. Du kennst sie doch, du kennst sie persönlich, oder? Ja, na klar. Du siehst die morgen wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, das ist bestimmt so Radio und der eine findet Kuttner eigentlich doof, was ich natürlich gar nicht verstehen kann. Ja, kann ich auch nicht verstehen, aber du wirst mich jetzt auch gleich doof finden, weil die Grüßen nicht gestattet. Die werden aber wissen, dass sie gemeint sind, oder? Wenn sie hören Kyrill. Okay, ja. Stimmt. Okay, siehst du, genau, das reicht doch, hochklassig kalkuliert. Nichts anmerken lassen und quasi trotzdem gegrüßt. Genau. Kyrill, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Ja, und jetzt hier die wunderbare Russenmusik. Alexander Vertinsky mit dem Magnolia-Tango. Ah, der ist schick. Лимонном Сингапуре в буй, когда поет и плачет океан, и гонит в ослепительной лазурь птиц даль к роман. Танарова в лимонном Сингапуре в буй, когда у вас на сердце тишина, вы прочим на синий нахмурик тоскуете одна. Там, та-дай-ди-да, та-ди-та-да, там-дай-да. И нежно вспоминая иное небо мая, слова мои и ласки, и меня вы плачете, и в это, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви Spanja ist noch bis in die Reihe. Hat Krieg auf den Papugaie, Katikaya Magnolia в цвету. Вы плачете и в этом, что песня не допета, что это лето где-то унеслось в мечту. Там, там, та-дай-ди-да, ах, та-ти-та-да, в опаловом и лунном Сингапуре, в бурю, когда под ветром ломится банан. Вы грезите всю ночь на желтой шкуре под вопли обезьян. В опаловом и лунном Сингапуре за тестями и кольцами звеня Магнолия трагической лазури, вы любите меня. Там, там, та-дай-ди-да, ах, та-та-ди-та-да. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, Alexander Wertinski war das. Wir telefonieren heute zum Thema grobe Fehlkalkulation. Wer sich also schwer verspekuliert hat und das auch zündend und naja, Wissen, elementaren Logik nicht entbehrend erzählen kann, der sollte hier anrufen. Die Telefonnummer habe ich eben durchgegeben. Unabhängig davon findet hier noch eine Experimentalverlosung statt. Gewinnen kann man das zweite Sprechfunk, große Sprechfunk-Lesebuch mit den Expertengesprächen zuzüglich einer von mir selbst hergestellten CD mit verschiedenen Expertengesprächen, indem man einfach an kuttner@kuttner.de mir eine E-Mail schickt, in der nur eine Zahl steht. Und wenn diese Zahl nur einmal genannt wird, hat man es gewonnen, vorausgesetzt, diese Zahl ist die kleinste Zahl, die nur einmal genannt wird. Also kuttner@kuttner.de oder an RBB Fritz Kuttner 14439 Potsdam einen Brief schreiben. Hallo, wer bist denn du? Ah, hier ist Toni. Hallo Toni. So, Fehlkalkulation ist das Thema. Ja, und zwar meine... Du hast dich schon mal richtig verkalkuliert. Ja. Was war denn das Ziel? Was wolltest du erreichen? Na, ich wollte nächsten Tag dann mit meinem Freund Basketball spielen gehen. Du wolltest... Das war das Ziel, dass du mit deinem Freund Basketball spielen gehst? Ja, das kommt jetzt noch. Und dann habe ich aber gemerkt, das Basketballzeug habe ich für meine Oma vergessen, weil ich ein, zwei Tage zuvor da war. Da musste ich jetzt erstmal mit dem Zug dahin fahren und wollte abholen. Ja. Also muss ich mit dem Zug fahren und dann mit dem Bus dann noch weiter bis zu meiner Oma. Mhm. Und da habe ich das Zeug geholt. Und dann bin ich dann wieder mit dem Bus zurück. Der hat aber Verspätung gehabt. Und dachte, da war ich dann noch zum Zug musste. Und da habe ich mir gesagt, naja, geht ja noch. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Gucke auf den Plan. Ja, tolle Wurst. Und da war es aber schon der falsche Plan noch. Und dann konnte ich dann über 3 Stunden warten, bis der nächste kam. Ach, das ist aber eher so Pech. Also da ist da jetzt nicht so ein Plan. Jetzt will ich dieses Ziel erreichen. Ich will Millionär werden. Dazu muss ich nur das und das und das und das machen. Und dann bin ich Millionär. Und dann merkt man hat sich verkalkuliert. Sondern, naja, gut, ist ein Bus nicht gekommen. Ja. Ja, und hing ein falscher Plan da. Ja. Also, den würdest du jetzt unter Spekulantentum rechnen? Da fühlst du dich wie George Bush im Irak? Ich wollte ja unbedingt Basketball spielen und da habe ich es halt gemacht. Ja, da fahre ich mit dem Bus. Naja, aber Toni, das ist ja irgendwie, das passiert ja immer jeden Tag so was. Nee. Man will das eine Dings und dann klappt das nicht und dann kommt man zu spät und dann fällt das Ding runter. Ja, toll. Dann konnte ist ja jetzt, da stand ja jetzt nicht ein ausgefeilter Plan dahinter. Ja, dann konnte ich dann nicht mehr spielen. Ist scheiße, wa? Manchmal ist eben scheiße. Naja, ich würde nochmal versuchen erklären, weil wir machen heute, das Thema ist nicht, manchmal ist eben irgendwie scheiße oder manchmal klappt das alles nicht, sondern das Thema ist große Fehlkalkulationen. Wer über großartige Fehlkalkulationen verfügt, der kann hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Toni, vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Tschüss. So, und hier hören wir nochmal. Ach, auch uralt, uralt Musik. Ich sag ja nicht, wer das ist. Ja. Wenn Fritz in Frankfurt oder dann 101,5. 101,5. Fritz Info. 23.30 Uhr. Das Wetter, nachts sinken die Temperaturen auf 3 bis minus 1 Grad. Morgen wird es dann richtig sonnig und trocken. Und die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad. Und jetzt die Meldung mit Grisha Sinelke. In Irak werden derzeit rund 40 Geiseln aus 12 Staaten festgehalten. Das teilte ein Sprecher der US-Zivilverwaltung mit. In der Nähe der Stadt Fallujah wurden 4 Italiener verschleppt. Mit den Entführungen soll ein Abzug der Besatzungstruppen erzwungen werden. US-Truppen haben die irakische Stadt Najaf abgeriegelt. Rund 2500 Soldaten bezogen Stellung rund um die Stadt. Damit soll der Druck auf den radikalen Schiitenführer El-Sadr erhöht werden. Er hat sich in der Stadt verschanzt. Das US-Militär will El-Sadr gefangen nehmen oder töten. Das FBI war vor den Anschlägen vom 11. September nur bedingt zur Terrorabwehr bereit. Zu diesem Ergebnis kommt ein Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses. Am Tag der Anschläge seien nur 6% des gesamten Personals mit der Terrorabwehr betraut gewesen. Das Berliner Kulturzentrum Tempodrom kann seinen Betrieb zumindest für ein Jahr weiterführen. Das teilte der Insolvenzverwalter mit. Das habe eine erste Analyse der Finanzen der Veranstaltungsgesellschaft ergeben. Die Kunden sollen nun überzeugt werden, ihre Veranstaltung weiterhin im Tempodrom stattfinden zu lassen. Unterverkehr auf Fritz 100, Berlin-Wilmersdorf Richtung Berlin-Neukölln zwischen Ausfahrt Albuinstraße und Ausfahrt Tempelhofer Damm derzeit 1 Kilometer Stau. Und Achtung, A115 Autobahndreieck Funkturm Richtung Ausfahrt Hüttenweg, also sprich die Avus, Verkehrsbehinderung durch eine Ölspur. Zwei Fahrstreifen sind dort gesperrt, Fahrt also an der Stelle äußerst vorsichtig. So, sag mal, wovon lebt er denn nun eigentlich? Was fragst du mich denn? Und was ist denn das für ein schicket Auto? Das ist ich doch nicht. Und kann der auch noch andere Lieder? Na logisch, sonst würde er ja wohl kaum auftreten, würde ich mal sein. Fritz, die Konzerte. Winson. Kommenden Sonntag. So circa ab 20 Uhr im Magnetclub Berlin-Prenzlauer Berg. Denk nicht zu lange nach, hau raus dein Scheiß. Winson live erleben. Und im Radio. Fritz. Naja. Und dann, wenn das denn so schlimm wird, ne, dann setze ich mir mal ins Auto, fahre ein paar Runden und dann geht das wieder. Und manchmal muss man ganz schön lange fahren. Sorry. Nachdenken im Auto, voll konzentrieren. Nachdenken im Auto. Wenn es Abend wird, wenn a man loves a woman, beiläufig summen, bremsen und schalten und Abstand halten. Es gibt Leute, die glauben an gar nichts oder an Geld und Macht. Viele haben es damit auch schon weit gebracht. Ich glaube an den Zauber von ganz banalen Sachen, die ohne was zu kosten ganz viel Freude machen. Zum Beispiel nachdenken im Auto, voll konzentriert. Nachdenken im Auto, wenn es Abend wird. Wenn a man loves a woman, beiläufig summen, bremsen und schalten und Abstand halten. Mein Vater war schon SPD, ich bin's natürlich auch. Wir sind halt für Gerechtigkeit, das ist bei uns so Brauch. Wir halten zu den Schwachen, denn wir spielen fair. Doch auch so nette Leute haben's manchmal furchtbar schwer. Wir dachten schon, die Welt ist schlecht und die Menschen würden immer blöder. Aber jetzt sieht alles anders aus. Danke, Gerhard Schröder. Nachdenken im Auto, voll konzentriert. Nachdenken im Auto, wenn es Abend wird. Just like a woman, beiläufig summen. Bremsen und schalten und Abstand halten. Ich war auf der Bank, ich brauchte Kredit, denn mein Haushalt ist nicht klein. Ich hatte alle Kinder mit, sie sagten trotzdem nein. Das war ja schon ein starkes Stück, wir leben in komischen Zeiten. Es heißt, es gibt keine Sicherheit mehr und die Bank will Sicherheiten. Nachdenken im Auto, voll konzentriert. Nachdenken im Auto, wenn es morgen wird. Was ist aus mir geworden, frag ich mich manchmal schon. Jetzt bin ich Vater und früher war ich Sohn. Inzwischen bin ich Künstler und das ist wunderschön. Dabei wollte ich ursprünglich nur nicht arbeiten gehen. Oh, nachdenken im Auto, voll konzentriert. Nachdenken im Auto, wenn es morgen wird. Deine Maltwoman, beiläufig summen, bremsen und schalten und Abstand halten. Jetzt müsstet ihr alle beiläufig summen, aber das ist schwierig. Dankeschön. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir machen hier heute eine Experimentalverlosung, verbunden, also eine thematisch sendungsgestützte Experimentalverlosung. Die Experimentalverlosung besteht da drin. Man hat die Chance, ein Sprechfunk, großes Sprechfunk-Lesebuch mit den Expertengesprächen zuzüglich einer nur in meinem Privatbesitz vorhandenen selbstgebrannten CD mit verschiedenen Expertengesprächen zu gewinnen, wenn man mir eine Zahl mailt oder per Brief schreibt. Die Mailadresse wäre kuttner@kuttner.de und die Zahl, die kleinste ist, die nur einmal genannt wird. Wenn also eine Zahl zweimal genannt wird, lass sie noch so klein sein, wie sie will, hat man keine Chance, dann suche ich die nächstgrößere Zahl raus. Wenn die auch zweimal oder dreimal oder zehnmal genannt wird, da hat man auch wieder keine Chance. Also bis zu der Zahl, die gewissermaßen von unten hochgezählt, nur als einzige einmal genannt wird, die kleinste nur einmal genannte CD gewinnt. Verbunden damit, ich habe ja von der thematischer Unterstützung gesprochen, ist hier eine Diskussion über Fehlkalkulationen. Wann ihr euch in eurem Leben mal komplett verrechnet habt. Und ich meine damit nicht, dass irgendwas eh mal einfach so nicht geklappt hat. Man dachte, man geht runter und dann ist man die Treppe runtergefallen. Dann hat man sich ja so nicht ausgerechnet, aber das ist jetzt nicht gerade eine klassische Fehlkalkulation, sondern das hätte schon, sagen wir mal, die Erzählstruktur ein Ziel, das man erreichen will und dazu ein ausgebuffter Plan, der gewissermaßen rational, kalkülmäßig alles für sich hatte und gewissermaßen mit Notwendigkeit zum Erreichen des Zieles hätte führen müssen, wenn da nicht. Und darüber würde ich gerne mit euch reden. Dazu könnt ihr dann hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Also, wenn sich schon mal jemand richtig verrechnet hat und die Betonung liegt auf rechnet, dann soll man hier anrufen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin so Henser hier. Wer? Henser. Henser? Henser, ja, mit Ä und ER am Ende. Henser? Ja, genau. Kommt von Hans oder was? Ja, so ähnlich. Gut, Henser. Tag, Henser. Ich hätte mal eine Frage zu deinem Experiment. Ja. Und zwar, wo ist der Sinn dazu? Also ein Experiment muss ja zum Ergebnis führen. Ja. Welches soll das sein? Die Frage ist, welche wohl die kleinste Zahl sein wird, die nur einmal genannt wird. Was schätzt denn du? Nein, ich schätze mal, entweder wird es die 1 sein, weil sich keiner trauen wird, die 1 zu nehmen. Ich glaube eher, dass es die 1 nicht sein wird, aber das ist ja irgendwie deine Spekulation. Ja, oder es wird so im 30er-Bereich liegen, so 34 wäre jetzt mein Tipp. Ich würde da auch niedriger tippen. Noch ja, das Problem, naja, man muss irgendwie überlegen, was die anderen wohl überlegen werden. Ja, eben. Also man muss ja eine Zahl tippen, von der man aussieht, dass die anderen die nicht tippen. Dann überlegt man, welche Zahlen werden die anderen tippen, um das zu vermeiden. Und das ist ja, na, das ist so ein klassisches, gewissermaßen Pokerface, kompliziertes Spiel. Ja, und die Frage ist, wie die Zahl lauten wird. Also, wenn man erstmal einfach die kleinste Zahl, 1, bomb. Naja, aber die 1 ist schon relativ unwahrscheinlich, weil die möglicherweise dann doch viele, oder auch ja, keiner nehmen wird, weiß ich nicht. Also, interessant ist einfach, welche Zahlen werden nicht genommen, welche wird die kleinste Zahl sein, welche wird die meistgenannte Zahl sein, so, das ist ja schon. Ja, aber das Problem wird sein, sagen wir mal rein hypothetisch, ich denke mir jetzt eine Zahl aus 8. Ja. Ich weiß aber, jemand anders nimmt auch die Zahl ab. Woher wissen nicht? Sag ich jetzt mal, oder denke ich mir, jemand wird die Zahl 18 nehmen. Aber warum denkst du dir, sollte jemand die Zahl 18 nehmen? Na, also es gibt ja keinen Grund, warum jemand eine bestimmte Zahl nimmt. Man könnte sagen, 1 ist unwahrscheinlich, könnte man sagen. Man könnte sagen, naja, die 2, die 3, die 4, die 5 sind wahrscheinlich auch unwahrscheinlich. Vielleicht ist 6 die kleinste Zahl. Hängt natürlich davon ab, wie viele Leute teilnehmen. Wenn 3 Leute teilnehmen, ist es nicht so schwierig. Wenn 3 Leute wissen, dass nur 3 Leute teilnehmen, dann ist es relativ einfach, ist aber auch unklar. Man weiß jetzt aber nicht, wie viele Leute dran teilnehmen und was die Leute, die dran teilnehmen, überlegen werden. Nee, worauf ich hinaus will, weil ich höre ja schon eine Weile zu, mache ja auch so meine Gedanken, ist, wenn ich jetzt denke, jemand nimmt die 1, ja, nehme ich also die 2 aus diplomatischen Gründen, weil ich will ja auch gewinnen. Ja. Dann weiß ich aber, dass wenn ich jetzt nicht die 1 nehme und kein anderer die 1 nimmt, außer dieser eine, der halt die 1 genommen hat, ja, hat der ja gewonnen und nicht ich, und ich bin angearscht. Das stimmt. Also du kannst ihm gewissermaßen doch versauen, wenn du jetzt weißt, dass jemand die 1 nimmt und dass er möglicherweise der Einzige ist. Ja, aber damit hätte er nur er nicht gewonnen, aber du hättest auch nicht gewonnen. Und gewonnen hätte vielleicht jemand, der sich ja keine Gedanken gemacht hat und die 13 genommen hat. Ja, zuletzt lacht am besten. Ja, das ist schon schwierig. Und schickst du mir eine Zahl? Ich schicke dir eine Zahl. Kuttner. Du weißt, kuttner@kuttner.de. Da bin ich ja irgendwie aber total gespannt, welche Zahl das sein wird. Du weißt doch schon, welche das sein wird, und du hast doch gewissermaßen eine Begründung dafür dich? Ja, ich denke schon, also eine Begründung habe ich auf jeden Fall. Schreib die dazu. Ich schreibe die dazu, klar. Schreibt mal die Begründung dazu, das wäre natürlich noch interessanter. Mit welcher Begründung man welche Zahl nimmt? Du kriegst mal für eine gute Begründung auch was? Nee. Ah. gewinnen, ja, gute Begründung. Irakkrieg haben sie auch gut begründet. Also haben nicht so gut begründet, aber haben gedacht, sie hätten ihn gut begründet. Hilft aber auch nicht weiter. Wieso, womit haben sie denn die RAC begründet? Naja, mit Massenvernichtungswaffen. Ja, aber die haben... Na, das war erstmal ein guter Grund, um anzufangen, oder? Also jedenfalls aus der Sicht der Amis. Ja, aber die haben doch auch mit Kontakt zu Osama begründet, oder? Ja, nein, das war nur echt ein Scheißgrund. Ja, na, vor allen Dingen, Osama ist hier gegen Christen und Saddam war ja Christ. Christ direkt war er nicht, aber... Hat doch aber christlichen Glauben angehört. So naja, war irgendwie relativ atheistisch, könnte man fast sagen. Nein. Also jedenfalls, naja, gut, ist jetzt auch real. Hast du dich denn schon mal schwer verkalkuliert? Ich habe übelst nachgedacht, aber ich finde einfach nichts. Findest also wenn nur so halt, das müsste theoretisch... Ja, nicht einfach so, ist scheiße gelaufen. Naja, wobei, scheiße gelaufen wäre schon auch so ein Resümee für irgendwas. Aber die Voraussetzung ist schon, dass man wirklich richtig einen guten Plan hatte. Also das einzige Mal, wo ich mal richtig verkalkuliert habe, war, wo ich halt wirklich für eine Bio-Klausur gelernt habe, wie das Zeug hält, wirklich gedacht, der fasste echt alles. Ja. Und dann fragte natürlich was komplett anderes. Gut. Aber dahinter stand jetzt auch nicht so ein ausgefeilter Plan. Aber das sind so die alltäglichen Sachen, wo man sich verspekuliert. Ja, eben. Okay, Häuser, ich danke dir. Haus drin. Tschüss. So, hallo, wer bist denn du? Ja, moin. Moin, moin. Hier ist ja Ralle. Du sag mal, ich hab mal eine ganz bescheidene Frage. Ralle, na dann stell doch mal eine ganz bescheidene Frage. Sag mal, wer singt denn bitte hier mit Nachdenken im Auto? Fanny van Dannen. Wer? Fanny van Dannen. Fanny van Damme. Van Dannen. Ach, Van Dannen. Van Dannen. Aha, sag mal, der singt doch hier Schilddrüsenvorfall und so. Ja, Schilddrüsenunterfunktion, der singt verschiedene Sachen, von denen er 6 oder 7 CDs, die alle total schick vollgesungen hat. Ja, finde ich super, die Dinger. Ja, freut mich. So, Ralle, aber sag mal, du hast doch auch schon eine deine Lebenserfahrung auf dem Puckel. Ja. Da wird doch auch die eine oder andere Fehlkalkulation dabei gewesen sein. Nehme ich mal an. Ja, ich denke mal, Vor 20 Jahren meine erste Frau, die ich hatte. Ja, aber das war doch keine Kalkulation. Da hat man doch nicht einen ausgefeilten Plan dahinter. Der dann nicht so funktioniert, sondern du hast einfach daneben gegriffen, sagen wir mal. Formulieren wir mal vorsichtig. Würde ich so erstmal sagen. Oder? Und jetzt zahlst du Unterhalt bis zum Abwinken. Nee, ich bin fertig. Seit Frühjahr September bin ich fertig. Was heißt denn, bist fertig? Mit Zahlen, Unterhaltszahlen. Ach so, weil die Kinder raus sind oder was? Jo. Jo, na supi, oder? Ja, jetzt kann ich... Ja, und jetzt fährst du dann aus Freude nachts immer schön Auto. Ich fahre hier LKW, ja. Okay, Ralle. Dann danke mir mal für meine Auskunft. Ja, machen wir weiter. So, okay, ey. Tschüss. Jo, ciao. So, hallo, wer bist denn du da? Ja, hier ist Tamino. Tamino? Ja. Tamino. Ja. Tamino, so. Ja. Du hast das Spiel jetzt kapiert? Ja. Ich habe das Spiel jetzt kapiert. Und du hast ja auch schon irgendwie überlegt, wie du daran teilnimmst. Ja. Mit welcher Zahl? Naja, mit der 7. Na, sollst du mir ja nicht sagen. Ja, gut. Naja, du hast es schon gesagt. Ja, dann... Das wäre so eine interessante Frage. Welche Folge hatte, dass du 7 sagst? Weil die 7 eine Glückszahl für mich ist. Ja, Glückszahl alleine reicht ja nicht. Warum nicht? Weil 7... 7 ist eine sehr schöne Zahl. Naja, aber da weiß man doch, dass irgendwie, sagen wir mal, 7 eine Zahl ist, die relativ viele Leute toll finden und unter Umständen wählen werden. Andere Leute werden sagen... andere Leute werden sagen, 13 ist so eine Zahl. Die wird man ja auch nennen. Ja, das Problem ist doch, man muss der Einzige sein, der die Zahl nennt. Und die Zahl muss möglichst klein sein, sonst gewinnt man ja nicht. Gut, ich hab jetzt eine. Ja, müssen wir jetzt nicht sagen. Ja, ja. Nee, aber also, hast du das Spiel kapiert? Wenn du der Einzige bist, der diese Zahl nennt, und wenn die Zahl die kleinste ist, die nur einmal genannt wird, dann hast du gewonnen. Ja. Wenn jetzt noch jemand die Zahl nimmt, dann hast du nicht gewonnen. Ja. Ja, das ist schön. Nee, das ist nicht schön, wenn du nicht gewonnen hast. Ja. Naja, gut. Schick sie mal an kutner@kutner.de. Ja. Du bist auch ein Verspekulierer? Ja, glaube ich. Und... Ja. Ja, wäre süß, wenn man Leute hätte, die wissen. Ich brauche jetzt bloß jemanden zum Reden und das ist gut. Dann ja, aber da bist du bei mir falsch. Ja, aber, ja. Tschüss. Ja. Ja, na, das war kein Gespräch. Hallo, wer bist denn du? Hi. Hi. Ja. Ja. Du stinkst. Ach, hast du noch was? Mann. Du müffelst. Ja, Herzchen, werd du mal 12 und dann reden wir weiter, wa? Ja, ich bin 12, jetzt gib doch nicht so an, sag mal. Hallo? Oh, no, Mensch, Kinder, hallo, wer ist denn da? Ja, hi, hier ist Daniela. Hallo, Daniela. Ach, kick mal an, die erste Frau, oder? Also die erste Frau, die freiwillig selbst anruft. Tja. Das ist schön. Ja, ich habe mal eine nette Story zu deinen Fehlkalkulationen. Zu den Fehlkalkulationen? Richtig. Gut, dann wollen wir das jetzt mal richtig wissenschaftlich aufdröseln. Worin bestand denn das Ziel, das du erreichen wolltest? Das Ziel, wir hatten eine nette Aktion geplant. Nein, warte mal, was war das Ziel? Ja, das Ziel war, das Auto von einem Freund zu teeren und zu federn sozusagen. Auto teeren und federn, ja. Genau. Also, und dadurch, dass es eine Fehlkalkulation war, können wir jetzt davon ausgehen, dass es euch nicht gelungen ist, das Auto zu teeren und zu federn? Richtig. Super, wie sah denn der Plan dazu aus? Wobei, ihr hört dazu einen Plan, da geht man hin mit einem Eimer Teer und einem Eimer Federn, schmiert es an und kippt die Federn ruf, oder? Naja, man muss ja auch denjenigen halt ein bisschen ablenken und erstmal an das Auto rankommen und... Aber so sag mal nachts, wenn man weiß, wo der sein Auto geparkt hat, dann ist es doch kein Problem, dann muss man den nicht ablenken, dann ist er selber abgelenkt, der pennt da. Zu Hause ist. Ach so, na gut, wie sah denn dann euer Plan aus? Naja, wir hatten halt ein paar Freunde eingeweiht und waren dann bei demjenigen zu Hause halt zum paar Spiele spielen halt und hatten dann alle gesagt, wir sind irgendwie müde und wollten dann ein bisschen früher gehen halt. Ja, alle. Und, richtig, ja. Ja. Und, aber dann wäre ja praktisch, wenn der auch müde gewesen wäre, oder? Ja. Ja, naja gut, aber jedenfalls habt ihr dann nach einer halben Stunde irre Müdigkeit simuliert. Naja, wir haben schon 2,5 Stunden aufgehört. Ah ja. Ja, auf jeden Fall sind wir dann auch alle gegangen und haben dann nochmal besprochen, wie wir das jetzt alles machen und so. Und kann ich nochmal fragen, warum ihr das Auto fern und teern und federn wolltet? Ja, einfach nur so aus Spaß. Wir haben aus Spaß? Irgendwie mal so lustige Aktionen immer gemacht. Und aber richtig teern und federn? Nein, also wir wollten halt das Auto mit so einem Sirup einschmieren halt. Ja. Und dann so Styroporflocken da drauf kleben. Ah ja, und das so aus Jux und Dallerei, aus reinem Quatsch. Ja, also der Freund, bei dem wir das machen wollten, der hat halt selber immer so komische Aktionen gemacht und da wollten wir ihm halt auch mal eins auswischen. Was war denn seine komischste Aktion, die er so gemacht hat? Wir hatten... Sag mal, ihr seid ja echt so ein Spaßgang, oder? Auto mit Sirup einschmieren und Styroporflocken drauf. Davor haben wir halt irgendwie so mal Autos mit Klorollen, also Klopapier so eingerollt. Ja. Und bei einer Freundin auf Arbeit halt. Ehrlich? Und bei uns haben sie dann mal so eine Aktion gemacht, da haben die halt diese Styroporflocken, die wir halt dann bei ihm aufs Auto kleben wollten, haben die halt mal unsere Tür so mit so einem Pappkarton davor gemacht. Ja. Und diese ganzen Styroporflocken, also so mehrere riesige Müllsäcke voll, ja, reingefüllt. Und als wir morgens die Tür aufgemacht haben, hatten wir halt diese ganzen kleinen Styroporflocken sind in die Wohnung gefallen. Ach, nicht schlecht. Und bei einem anderen Freund haben die dann mal mit so fettem Klebeband, also so richtiges, was man unter den Teppich macht, ja, also die ganze Tür zugeklebt halt von außen. Auch nicht schlecht. Ja, naja. Und er war jedenfalls immer derjenige, der sich die Sachen ausgedacht hat. Ja. Und ja, und deshalb wollten wir halt auch mal eine Aktion bei ihm starten. Ja. Ja, letztendlich ist sie schiefgegangen, weil einer gepetzt hat. Ach. Ja. Ach, da wieso denn das? Ja. Na, aber da bringt man sich doch um den ganzen Spaß, oder? Richtig. Sieht doch. Na, das ist aber dämlich. Warum hat er denn die Pets? Die, ja, weil sagt, er der Meinung war, das ist sein bester Kumpel und er müsse ihm das jetzt sagen. Oh. Ja. Da habt ihr euch gewissermaßen bestand die Fehlkalkulation eigentlich darin, den einzuweihen. Richtig. Wie viel wart ihr denn? Wir waren zu, muss ich mal überlegen, zu fünft. Hm. Ja. Naja, ja, fünf Leute, eh eine undichte Stelle. Ja. Das ist echt eine bittere Fehlkalkulation. Oder da ist man noch traurig dann hinterher. Ja, wir waren eigentlich eher sauer auf denjenigen, der es halt verraten hat. Ja, und dann habt ihr dann wenigstens noch eine andere Aktion gehabt? Nee, die beiden haben dann zusammen an dem Abend, also das war dann halt so, dass derjenige, bei dem wir das machen wollten, dann mit dem Auto weggefahren ist. Ja. Und wir das dann halt nicht mehr starten konnten halt. Ja. Und die beiden, also derjenige, bei dem wir es machen wollten und der gepetzt hat, die haben dann am gleichen Abend bei uns nochmal eine Aktion gestartet. Und welche Art? Ja, die haben dann unser Auto mit Klorollen, also Klopapier eingerollt und unsere Tür nochmal so zugeklebt. Ah ja, und ihr habt euch dann aber nicht wieder an denen gerecht? Nee. Wäre jetzt naheliegend. Ja, aber irgendwie hatten wir dann auch keinen Bock mehr, weil es so irgendwie keinen Spaß mehr gemacht hat. Ach, schade. Aber ansonsten sind es ja schon eigentlich schicke Aktionen. Wie lange ist denn das her? Mit dem Auto jetzt? Ja. Ein paar Wochen. Also ach so. Und aber möglicherweise gehen dieses Spielchen jetzt weiter bei euch. Ja, also, also wenn ich würde, das immer ausdacht, würde schon gerne, aber wir haben keine Lust mehr. Weil, aber warum denn nicht? Weil vorher war es halt nett, da hat jeder halt mitgemacht bei einer Aktion bei einem anderen halt. Ja. Alle haben immer gegen einen und dann hat es immer gewechselt. Immer war jemand anders derjenige. Und wenn halt einer nicht mehr mitmacht, dann macht es halt irgendwie keinen Spaß. Vielleicht sollte man das bei dem so oft machen, bis er wieder mitmacht. Bei wem jetzt? Na, bei dem, der nicht mitmacht. Der gepetzt hat? Ja, genau. Bei dem jetzt schön fünf klassische Aktionen, bis er überzeugt ist. Tja, nee. Ach, ansonsten würde ich euch aber stark zuraten. Das klingt sehr schön und sehr lustig. Ja, es war auch lustig, bis zu dem Zeitpunkt halt. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, ob ich unbedingt mein Auto mit Resirup eingestrichen und mit Styroporflocken überschüttet haben wollte, aber erstmal würde ich mich wahrscheinlich auch freuen. Ja. Ja, naja, nimm's jetzt nicht als Aufforderung. Ich weiß ja leider nicht, wo dein Auto steht. Ah, da bin ich sehr froh. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bis okay, dann. Tschüss. So, jetzt machen wir mal eine christliche und dann eine unchristliche Musik. Die dann folgende unchristliche Musik stammt von der wunderbaren CD Kriegs... Nee, wie heißt die? Wie heißt sie? Kriegsfibel? Kriegsfibel, genau. Von, der eine oder andere wird's kennen, von Brecht, gesungen von Kati Angerer. Ist gerade ganz neu erschienen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie zu ersteigern wäre, wo sie zu gewinnen wäre. Und der ersten christlicher Song und dann der tendenziell unchristliche Song aus der Kriegsfibel. Vorher der christliche Song stammt von einer seltsamen Platte, die heißt Der Herr ist mein Sinn, nie werde ich funktionieren. Und da hören wir jetzt den Song. Man kennt den Text dann irgendwie auch. Vater Unser. Danach Kati Angerer mit Kriegsfibel, und zwar Die Glocken läuten heißt der Song, und dann hören wir uns mal den halbautomatischen Anrufbeantworter an. Der ist nämlich hier unter dieser Telefonnummer zu erreichen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und dann telefonieren wir schön miteinander weiter zum Thema Fehlkalkulation, volle Pulle, verspekuliert. Dein Reich komme, dein Wille. uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, in Ewigkeit. Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, in Ewigkeit. Amen. Soweit so gut, würde ich mal sagen. Jetzt kommt Soweit so schlecht. Kathi Angerer mit Kriegsjubel. Glocken läuten und die Salven krachen. Nun danket Gott als Mörder und als Christ. Feuer anzufachen. Wisst, Volk ist Pöbel, Gott ist ein Faschist. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ich war letzten Dienstag auf dem Kudamm shoppen. Da habe ich in einer Minute von einem Mädchen die Telefonnummer bekommen. Ich meine Stimme geölt, durch die Kehle das Bier geflossen. Klirr, die Schneeflocke. Nun warte ich auf ihren Rückruf seit Wochen. Des halbautomatischen Anrufbeantworters. Der Satz von der Vernünftigkeit alles Wirklichen löst sich nach allen Regeln der Hegelschen Denkmethode auf in den anderen. Alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Ich bin der Meinung, ein Philosoph, der sich Philosoph also nennt wie Heidegger und der solche Gesetze hervorgebracht hat wie nur ein Gott kann uns retten. Ja, also ich weiß nicht, das ist doch gar kein richtiger Philosoph. Denn wer an Gott glaubt, der ist doch vollkommen mit blöden Sprüchen vollgestopft, zum Beispiel von der Art, ja, Mensch denkt, Gott lenkt. Ja, das ist eben, das bedeutet Verzicht auf Verantwortung. Der Verzicht auf ein wirklich vernünftiges Handeln. Melde mich von Grafenberg kommend auf Krüger 60 zur Stelle. Wie telegrafisch angekündigt, binde ich meine sämtlichen Dienstleistungen im tertiären und quartiären Bereich Ihnen an. Bin erstens Informationstheoretiker, zweitens Kybernetiker, drittens Systemanalytiker, viertens Systemforscher, fünftens Prognostiker, Mathematiker, Erkenntnistheoretiker, Logistiker, Logiker. Darüber hinaus bin ich auch Praxisforscher. Als Praxisforscher bin ich in der Lage, auf einfache Formen der Arbeitsteilung überzugehen. Besonders auf Arbeiten, die psychisch entlasten, wie Händen waschen, Schuh putzen, Socken waschen. Eigentümliches. Geduld hat er wahrhaft nie besessen, verlor sie aber stets im Übermaß. Ein Widerspruch? Ja. Er beweist indessen, man kann verlieren, was man nie besaß. Ich habe Durchfall, ich habe Kopfschmerzen, mir geht nicht gut, mir wird schlecht, ich habe Durchfall. Ja, guck mal, hier ist der Christian. Ich sitze hier an der Haltestelle, ganz in deiner Nähe und ich warte hier auf dich. Ey, wir waren verabredet. Papala Pap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ey, Kuttner, jetzt ist es völlig verrückt. Ich rufe aus der Telefonzelle an, und zwar, weil mir die Telekom tatsächlich mir die Telefon abgestellt hat, trotzdem ich 400 Euro bezahlt habe. Warum ich dich anrufe, ist eigentlich die Tatsache, könntest du mir bitte mal verraten, wer das gesungen hat? Die Männer sind alle Verbrecher, ihr finsteres Loch, nee, warte mal, ihr Herz ist ein finsteres Loch, nochmal. Die Männer sind alles Verbrecher, ihr Herz ist ein finsteres Loch. Ich rufe jetzt hier aus der Telefonzelle an, und zwar die Telekom hatte doch tatsächlich fertig gebracht, mir wegen 12,15 Euro mir das Telefon abzustellen. Also das erklär mir mal. Ja, ich rufe jetzt aus. Warte mal, bleib mal dran. Ciao. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. 1, 2, 3, 4. Most time my talk is thick, most time my word won't quit, but when my voice gets up and splits, I get an instrumental novelty. Instrumental novelty, unspoken melody, hum along and you can be an instrumental novelty. Sometimes I talk real cute, but when my point is moot, before I eat my boot, I get an instrumental novelty. Instrumental novelty, unspoken melody, hum along and you can be an instrumental novelty. Sometimes we just can't say, but we say it anyway. How can we talk that way? Well now, we just can't say. I keep an even head, but sometimes I get upset. Before I swear red, I get an instrumental novelty. Instrumental novelty, unspoken melody, hum along and you can be an instrumental novelty. Pre-War Yard Sale war das. Auch so eine Anti-Folk-Band hier aus dieser Adam Green-Ecke. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, also hier heute eine themengestützte Experimentalverlosung im Angebot. Ist ein Sprechfunk, hier, also diese Dings da, dieses Expertengespräche-Buch von mir und dem Kollegen Stefan Schwarz mit einer quasi privaten, selbstgebrannten Expertengespräche-CD. Die kann man gewinnen, indem man mir einfach eine Zahl e-mailt an kuttner@kuttner.de oder einen Brief schreibt mit einer Zahl drinne. Und wenn die Zahl, die ihr da nennt oder mir schickt, nur einmal genannt wird und gewissermaßen die kleinste Zahl ist, die nur einmal genannt wird, dann hättet ihr gewonnen, Buch und CD. Also irgendeine Zahl, muss man bloß überlegen, was werden die anderen, also man darf eben keine Zahl nehmen, die schon jemand anders genommen hat, sondern wenn man dann ins drüber ist oder ins drunter ist, dann hat man, also ja, komplexes Problem, die kleinste, nur einmal genannte Zahl gewinnt, also eine Zahlen-E-Mail an kuttner@kuttner.de und der Gewinner wird dann in 14 Tagen hier bekannt gegeben. Themengestützte Experimentalverlosung deswegen, weil wir gleichzeitig über grobe Fehlkalkulationen eurerseits reden wollen. Also klare Ansage, das war das Ziel, so sah der Plan aus. Total ausgebufft wie der Diebstahl des Koh-i-Noor oder sonst was, hat aber leider nicht funktioniert. Wer damit Erfahrung, also wer da schon mal in bemerkenswerter, in lehrreicher Weise fehlspekuliert hat, fehlkalkuliert hat, der sollte diese Telefonnummer wählen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und dann können wir uns schön darüber unterhalten. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Sie haben ein R-Gespräch von... Das ist immer so schwierig mit den R-Gesprächen. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Guten Tag, guten Tag. Na, hörst du doch mal. Oh nein! Um Gottes schon Willen. Wieder die um Tralala ging, oder? Ja. Ja. Wir haben auch gerade Fehlkalkulationen hier ohne Ende, ja. Ja, na jetzt mal eine richtige Fehlkalkulation. Wobei du als Geschäftsmann musst doch über tolle Fehlkalkulationen reden können eigentlich, oder? Na, ich fehlkalkuliere mich ja eigentlich ja nicht. Bist du sicher? Ja, bin noch nie sicher. Fehlkalkuliert? Doch. Ich habe höchstens doch zu viel eingekauft. Ja, ist ja klar. Und? Ja, und eine schlechte Fleisch. Na, dann sitzt man da mit Filzi und fälscht das Verfallsdatum, oder? Das auch. Ja, oder würzt eben ein bisschen schärfer? Muss ich dann immer kaschieren. Gibt's denn da bei euch was zu essen im Tralala? Ja, aber sicher. Was denn? Ja, was möchte ich? Was ich möchte. Ich habe jetzt über Ostern hier schön Kaninchen gemacht, ja. Also Kaninchen? Osterhasen sozusagen. Ah, oh, ja, ist ja brutal. Mit Klößen und Bohnen und vom Wein. Eieiei. Der war noch über vom Weihnachten, der Hase, oder was? Ja, ja, mit Schrapnel. Ah, ja, Spitze. Aber ich meine, wenn die da alle an der Fleischvergiftung wegsterben, dann werdet ihr ohne Fall von Fehlkalkulationen, oder? Den alten Hasen noch losgeworden, aber ihr wisst aber, was ist Kundschaft verloren. Nee, das ist keine Fehlkalkulation, das ist eine Abschreibung der Gäste. Eine Abschreibung der Gäste? Kann man die absetzen von der Steuergäste? Die setzen sich alle ab. Die setzen sich von alleine ab, die Gäste, oder? Die haben alle. Ja, zweimal gesucht. Zweimal schlechte Essen bei dir und schon sind sie bei der Konkurrenz. Da sind die weg. Genau. Und was ist denn die Konkurrenz von dir? Wer ist denn der näherliegende, nahestliegende Konkurrent? Die nächstliegende Dönerbude ist, glaube ich, 200 Meter von mir entfernt. Dönerbude? Du würdest gewissermaßen eine Dönerbude als Konkurrenz begreifen. Naja. Das ist eigentlich keine Konkurrenz in dem Sinne. Für eine Kneipe im Pseudo-Sachsen-Anhalt? Ja. Ja, ist es nur eine Konkurrenz oder nicht? Was ist denn die nächstliegende Konkurrenz? Ich habe keine nächstliegende Konkurrenz. Nein, da wird doch irgendeine Kneipe irgendwie. In meiner Einfallstraße, in der früher hieß das ja Leninallee, jetzt ja. Ist mehr so, also praktisch die Stalinallee früher. Ja. Die geht ja, du weißt ja, wie das ist, lang hin. Stalinallee, Leninallee und wie heißt sie jetzt? Merseburger Straße. Genau, da fragt man sich doch, wer Merseburger war. Die andere Seite heißt es Magdeburger Straße. Ja. Aber das war praktisch die Stalinallee von Halle. So, jetzt hör doch mal zu. Wer ist denn, hast du da noch eine Kneipe in der Nähe, die du durchaus als Konkurrenz begreifen könntest? Nein. Warum denn nicht? Ich habe es alle niedergemacht in meiner Geschäftspolitik. Du bist Monopolist praktisch. Ich bin sozusagen hier Monopolist und sitze mit drei reichen Leuten hier rum. Die meinen Laden finanzieren. So, aber sag mal, zu Fehlkalkulationen kannst du jetzt nichts sagen. Doch, zu Fehlkalkulationen, deshalb wollte ich ja gerade darauf zurückkommen. Na denn, sag doch mal, ja, nicht Kalkulation, eigentlich Spekulation, Fehlspekulation. Ja, weil wir, Katrin ist auch gerade hier, wir unterhalten uns gerade über unser Leben. Ist schon wieder die nett angetrunkene Katrin? Die Seniore. Wie viel hat sie denn schon wieder drinne? Sag doch mal. Wie? Ja, sie hatte Bord. Sie hat sich heute auch verkalkuliert. Sie hat also einen Autounfall gehabt. Sie ist heute jemand hinten noch aufgefahren. Ach so, ne, das ist aber nicht, das ist ja nicht verspekulieren. Na doch, sie hat ein bisschen. Das ist doch keine Fehlkalkulation. Oh, nee, tritt mal auf die Bremse, dann knallt hinten jeder rum. Nein! Oh, um Gottes Willen. Doch, zu hallo. Spät. Ja, hallo. Ich hör mal, nach 10 Jahren darf ich mal jemanden drauffahren, oder? Ja, hallo. Ach, du bist draufgefahren? Na klar. Ich denke, dir ist jemand draufgefahren. Nee, im Stau und losgefahren. Frau ist losgefahren und Frau ist draufgefahren. Ah, gut. Und, du hast ein schönes Gespräch im Anschluss? Nee, ich meine, man steigt da aus dem Auto nicht? Du bist nicht mal ausgestiegen? Natürlich bin ich ausgestiegen. Na, siehste, ich hab gesagt, hallo. Und die andere wird auch ausgestiegen sein, oder? Das war ohne Frau? Das war auch eine Frau, ne? Und dann gab's ein schönes Gespräch, seid ihr erstmal Kaffee trinken gegangen oder irgendwas? Nee, die war bleich. Was war die gleich? Die war leichenbleich, was soll ich denn dazu sagen? Ach so. Na, was hast du dazu gesagt? Na, ich sag hallo. Naja, super Gesprächsanfang. Und dann sie, hallo? Und dann? Dann sie so, hallo, und jetzt tauschen wir erstmal alles aus, ne? Was denn alles? Adresse und Versicherung und so ein Kram. Ach so, ach, na, das ist ja jetzt aber langweilig. Und dann seid ihr wieder, habt ihr total langweilig gewesen. Nee, ausgetauscht und eingestiegen. Auf der Magistralenhalle war mir total kalt. Ja. Ich wollte meine Tochter abholen vom Sport, die musste ich zwischendurch nochmal anrufen, ja, ne? Ja. Dass ich später komme. Ja. Hä, Mann, Katrin, wir kommen jetzt hier aber wieder mal nicht weiter im Gespräch. Nee, weil ich habe hier auch ein Handy in der Hand und ich hasse das. Ja. Weil der Kneiper hat hier sein Haus abgemeldet. Ja, Katrin, ich hasse das doch, wenn du ein Handy in der Hand hast. Glaub es mir. Da sind wir uns einig. Na los, dann treffen wir uns. Genau, dann treffen wir uns, oder? Was machen wir? Dann treffen wir uns, Katrin. Ja, wir treffen uns. Wo treffen wir uns denn? Na, im Geiste. Im Geiste? Naja. Immer so im Geiste, ist ja auch eklig. Ach, wieso? Was ist denn daran das eklig? Kann ich auch. Alles andere ist eklig. Na, wie macht man das? Naja, so. Hm. Denken schön so, aneinander. Die ganze Zeit so. Hm, genau. Hm, Ist doch supi, oder? Nee, okay. Den Abschluss macht jetzt mein Kneiper, wo ich totales Vertrauen habe. Genau, ja. Der Kneiper deines Vertrauens. I love you, Kuttner. Genau, tschüss, Katrin. Mach's gut, Kleiner. Tschüssing. Na, Kleiner, ich komm hier gleich rüber. Ist denn das zu fassen? Nee. Ich glaub, du bist. Sag mal, wie heißt du denn eigentlich, Tralala-List? Was? Wie du eigentlich heißt? Ich bin der Dirk. Dirk? Aber eigentlich heißt ich Hopfe. Werner fände ich ja besser, Werner. Hab ich da? Original. Nein, du sollst. Ich fände da für dich, fände ich als Namen Werner ganz passend. Ach, Werner, ne, eigentlich heiße ich immer Hopfe. Nein, Hopfe, du heißt bei mir heißt Werner. Ja, weil es verloren ist bei dir, oder? Nee, doch, doch. Ich hoffe wohl meist verloren, sondern weil ich Hopfgarten heiße. Hopfgarten? Ja, und das liest ja nahe als Spitzname Hopfe und Hopfe und Malz passt natürlich auch zur Kneipe. Genau. Ich habe aber wo Werner, ich habe original Werner. Werners Grüner. Nein, nicht Werners Grüner. Ja. Werner Brösel. Ja. Kennst du Brösel? Ja, ich habe hier original Zeichnung von Werner für extra für die Kneipe gemacht. Ja. Sehe ich gerade von mir für die Kneipe Tralala zum 7. Geburtstag. Brösel, November 98. Da habe ich 2-3 Dinger hier. Originalzeichnung. Super. Das ist natürlich das Zeichen, wie so wieder aus, ja. In Magdeburg. Wieso Magdeburg? Na, nee, in Halle. Naja. Da ist man doch der König von Halle, oder? Da bin ich. Naja, der Kaiser vielleicht. Naja. Oder naja. So, Werner, wir machen mal Schluss, würde ich mal sagen, oder? Die Seniore. Die Katrin braucht ein neues Gläschen Rotwein. Nee, die trinkt ja heute mittlerweile Bier und Fläumchen. Ach, wieso ditte? Na, die ist umgeschwenkt. Bier, große Bier und Fläumchen, das ist die neue Modedroge. Ja, und Tarnhacke hat sie heute auch nicht an, ja, das ist ja auch ein Ding. Aber die roten Haare hat sie noch. Na, wenigstens was, oder? Na, ja, es ist schön anzusehen. Und ein neues Parfüm hat sie aufgelegt, da riecht es nicht an so nach nach Pommes. Genau. Tschüss! Tschüss, Werner! Ja. Okay, tschüss! Gute Sachen, tschüss! So, Mann, du, der Hallenser, der hat's aber auch in sich. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Na, zu lahm. Hallo? Hallo? Ja, Tag, wer bist denn du? Ach, ich bin der Steffen. Hallo, Steffen. Jo, hallo. Du weißt schon, worum es geht. Jo, ich habe auch was beizutragen. Mein schwieriges Verlosungsspiel, hast du begriffen? Ja, da mache ich auch mit. Ja, kuttner.de, hast du schon abgeschickt, der Zahl? Nee, noch nicht, ich bin noch beim Überlegen. Du bist da beim Überlegen? Eieiei, welche Zahl wird es denn nicht sein? Ah nee, das ist auch schwierig, wenn du das jetzt sagst, oder? Genau. Ja, wird es dann eher eine zweistellige oder eine einstellige Zahl sein? Nein, geht das nicht noch kleiner? Na, noch kleiner jetzt nicht. Ach so, also geht nicht noch kleiner als 1? Nee, ich habe gesagt natürliche Zahlen. Ach so, gut. Ja, du wolltest jetzt irgendwie negative Zahlen nehmen. Sowas wie 0,01 oder so. Nein. Richtig normale, klare. Naja, das ist ja nicht zu kalkulieren. Na okay. Das ist ja auch Blödsinn. Da macht man 0,0 und wer am meisten macht, hat gewonnen. Nee, das ist ja doof. Hast du auch recht, ja. Ja, nee, ein Überlegungsspiel. Richtig normale, natürliche Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nach oben offen. Gut. Eine Zahl, die kleinste, die nur einmal genannt wird, gewinnt. Gut. Okay, Steffen. So, und du bist aber auch ein großer Verkalkulierer? Ja, ich hab was mit beizutragen, ja. Na denn? Gut, und zwar war das Ziel, in der Englischarbeit eine 1 zu schreiben. Ah, aber dafür gibt's da keine ausgefeilten Pläne. Da lernt ja, man oder doch, lernt man nicht mal. Oder ja. So. Das war ja zwar auch Zufall, dass das so gekommen ist, aber das ist so gekommen. Und zwar sollten wir eine Arbeit schreiben. Ja. Und da haben dann aber die Mädchen aus unserer Klasse, unsere Lehrerin, überredet, dass wir sie dann doch nicht schreiben, sondern erst am nächsten Tag. Ja. Und da musste sie dann aber nochmal runtergehen und die Arbeitsmaterialien holen. Ja. Und die Arbeit hat sie oben liegen lassen. Wir haben uns dann einfach die Arbeit rausgezogen. Mhm. Ein Exemplar. Und haben uns das dann so schön ausgedacht. Und jeder hat die Arbeit schon vorgeschrieben gehabt. Ah. Und hatte sie jeder schon bereit zu liegen. Und dann kam dann so der schöne nächste Tag. Und dann meinte sie auf einmal, jeder soll ein leeres Blatt vorlegen. Und sie unterschreibt es. Ach so, weil sie mitgekriegt habt, dass ihr da... Nö, sie hat es nicht mitbekommen, bloß sie hat nur so wenig rangenommen gehabt, dass ihr es irgendwie klar war, dass einige schon was vorschreiben. Wie, verstehe ich nicht? Na, wir sollten nämlich eine Zusammenfassung über einen Text schreiben. Ja. Und da hat sie zu uns gesagt, dass das auf jeden Fall rankommt. Ja. Und da konnte sie sich schon herausdenken, dass einige von uns sich schon vorschreiben. Ach so. Dann halt nur die eine Aufgabe. Also mit dem leeren Blatt war schon irgendwie Bekundung dessen, dass sie mitgekriegt hat, dass ihr den festen Willen hattet zu bescheißen. Ja, so in etwa. Und ah ja. Und da hat sie dann auf ihrem Blatt unten rechts ihren Namen draufgeschrieben. Aha. Und wenn jemand dann halt ein Blatt abgeben wollte, wo kein Name drauf stand, 6. Ach so, ah. Ja, und da konnte dann keiner ein anderes Blatt. Raffiniert von ihr, oder? Ja, und das war dann so schön... Das war eine schwere Fehlkalkulation eurerseits. Genau. Weil ach, super. Ja, wir hatten das alles schon einen Tag vorher aufgeschrieben, alles. Oh Mann, aber dieser Englischlehrerin müsst ihr doch mit großer Hochachtung begegnen, oder? Wer sich so weit einfallen lassen kann, wer so clever ist? Ja, nein, vor allen Dingen brauchten wir alle eine gute Note, weil ich ja 10. Klasse bin. Ja, ist doch wunderbar. Wenn die Lehrer cleverer sind als die Schüler, ist ja nicht so selbstverständlich, oder? Genau. Das war dann mal nicht so schön für uns. Okay, Steffen, ich danke dir für deinen Anruf. Jo, kein Problem. Okay, tschüss. Okay, tschüss. So, wir hören jetzt nochmal Kati Angerer mit einem weiteren Song aus der Kriegsfibel. Und zwar, das sind die, noch bin ich eine Stadt, heißt er. Noch bin ich eine Stadt von Kati Angerer aus Brechts Kriegsfibel. gefangen, in tausend Jahr erbaut, verheert in einem Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, zwei Möglichkeiten, sich hier am Gespräch zu beteiligen, dass sich ja um Fehlkalkulationen handeln soll. Entweder ihr wendet euch an den halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Oder ihr fragt mich. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Hallo, hallo, hallo. Was so, da hängt sich schnell, du bist träge. Meine Crew praktiziert Action, deine Knie noch schläge. Von klein auf weit Scherz war, wollte dann unterschlachten alle. Hier auf meine Schwarzen. Recht die Sprichwörter nicht, oder? Naja, kann ich auch mitleben. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Mann, Kinder, hallo. Ja, hallo. Hallo, wer bist du denn? Sag, mein Name ist Rahl. Wie? Rahl. Rahl? Ja. Rahl, Tag. Tag, Kuttner. Tag, Rahl. So. Ja. Ja, du hast schon mitgekriegt, worum es geht, oder? Ja, natürlich. Schöne, volle Pulle daneben geraten. Daneben, daneben geplant. Wer? Na, du, hoffe ich. Na ja. Ja, na dann erzähl mal. Und zwar... Also das Ziel war... Genau, Ziel erstmal. Ja, das Ziel war, die Schule zu demokratisieren. Warte mal, ich muss jetzt mal einen Stöpsel aus dem Ohr nehmen. Das war nicht ganz wuschig, warte mal. Das klingt jetzt voll nach Irak, die Schule zu demokratisieren. Ja, ich hatte mir vorgenommen, weil Schule ist ja nicht so wirklich ganz demokratisch, wa? Aber sag mal, denkst du, dass die Schule demokratisch sein kann? Na, war meine Illusion so, ja. Nee, aber grundsätzlich ist mir überhaupt die Frage. Vielleicht sogar ein bisschen schaffen, denn ich bin an einer Schule. Ja, aber wäre es dann gut, wenn die Schule demokratisch wäre? Ja, in gewissem Maße, weißt du? Ja. Natürlich geht es nicht, dass die Schüler dann Lehrern auf dem Kopf rumtanzen oder so, oder über die Lehrer bestimmen, das ist ja klar. Und wer eingestellt wird und wer nicht oder so. Ja, aber? Das ist ja klar. Was wäre denn zu demokratisieren an der Schule? An der Schule zu demokratisieren wäre, ja, wenn es bestimmte Vorschläge gibt, zum Beispiel, die dann verwirklicht werden. Was denn für Vorschläge zum Beispiel? Na, ich meine einfach irgendwelche Vorschläge, die von zum Beispiel das Schulfest betreffen, ja. Ach so, ja. Damit Ich wollte zum Beispiel, dass die Schüler dann mitbestimmen können, ob es dieses Jahr ein Schulfest gibt oder zum Beispiel nicht, oder ob es andere gibt, ob die eine bessere Idee haben. Ja, wie sah denn dein Plan aus, die Schule zu demokratisieren? Ja, erstmal dieses Mitbestimmungsrecht für die Schüler und dann wollte ich gerne, dass es, naja, dass die, vielleicht so, wo bin ich denn jetzt? Weiß ich auch nicht. Ja, okay. Ja, also, dass die Schüler mitbestimmen können, habe ich ja schon gesagt. Ja. Denn, wollte ich, ja, das war eigentlich das Einzige, dass die Schüler halt auch ein bisschen... Und wie sah dein Plan dazu aus? Mein Plan dazu? Ich wollte zum Beispiel erstmal so ein bisschen aktuellere Sachen machen, dass ich auch eine E-Mail-Adresse machen kann, wo die Schüler ihre Vorschläge oder überhaupt Vorschläge, egal, hinschicken können per E-Mail. Das scheint ja noch relativ... Dann wollte ich für diejenigen, die eben so nicht so drauf sind, sondern eher so auf brieflichen Verkehr stehen, ja, dass die dann das in einen Briefkasten werfen, den wir irgendwo aufhängen, wo man ihn sieht, ja, dass es überhaupt so einen Kasten gibt, wo sie ihre Vorschläge reinwerfen können. Ja. Und ja. Jetzt hast du also einen Briefkasten angebracht und eine E-Mail-Adresse ausgeben. Was? Jetzt hast du also irgendwo einen Briefkasten angebracht und dir eine E-Mail-Adresse eingerichtet und dann? Wie ist er gescheitert, der Plan? Woran? Nee, also das war ja der Vorschlag. Ich habe mich beworben um das Amt des Oberstufensprechers, also der, ja, Sprecherin. Und es hat nicht geklappt, weil ich hatte mir super vorher ausgeplant, mir überlegt, ja, was könnten die Schüler denn wollen, was will ich auch am meisten? Ja. Hab so meine Freunde gefragt und auch andere Klassen gefragt, was die denn eigentlich gerne wollen. Und das habe ich dann auch gebracht. Und bei der ersten Vorstellung war es so, dass ich, du musst dir vorstellen, da sitzen vor dir die Schüler und die Kandidaten sitzen in einer Reihe nebeneinander und stellen sich so vor, ja? Ja. Und ich saß daneben und, auch in der Reihe, und dann habe ich meinen Text gesprochen und denen erzählt, was ich so für Pläne habe und dass ich viele Ideen habe. Und dass ich die aber auch nur mit deren Hilfe verwirklichen können möchte. Und dass ich da nicht so als Alleindiktator oben stehen möchte. Ey, verstehst du mich überhaupt noch? Ja, ja. Ist ein bisschen laut hier. Und ach, scheiße, jetzt habe ich einen Faden. Ja, und dann habe ich das vorgestellt und dann waren die anderen dran. So, dann war es fertig und dann kam die nächste Klasse quasi, ja? Ja. Und und da wollte ich das wieder machen. Aber diesmal war ich nicht als Erste dran, ne? Ja. Und da hatten die anderen. Und die anderen die mussten dann. Die anderen, werden wollten. Und die anderen haben abgestimmt, wer Oberstufensprecher, ja, nee, wird. Nee, die anderen, die auch Oberstufensprecher werden wollten, die hatten dann mir meine Ideen geklaut und haben die dann vorgesprochen. Und sind Oberstufensprecher geworden. Ja. Aber inzwischen finde ich es ja nicht mehr so schlimm, nur dass die nicht wirklich demokratisch hier irgendwas machen, also, sondern vom Bus gelaufen quasi sind. Per Wahlbetrug. Was? Per Wahlbetrug gewissermaßen. Ja, sozusagen Mundraub, oder? Kann man das nicht auch sagen? Naja, so kann man Präsident werden. Das ist irgendwie nicht. Geklaut. Ja, nicht schlecht. Und das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich nicht die Last habe. Scheiße, von Auto gelaufen. Dass ich nicht die Last habe, da irgendwie Schulsprecher zu sein. Weil ich habe mir gedacht, eigentlich ist es doch so, dass die Schüler wahrscheinlich eh nicht demokratisch sein wollen. Weil ich an mir selber auch eine gewisse Faulheit entdecke, ja. Und wahrscheinlich wollen die gar nicht mitbestimmen. Ich denke einfach, dass sie ganz zufrieden sind, wenn über ihre Köpfe hinweg so was entschieden wird. Stimmt, Demokratie macht Arbeit, oder? Ja, eigentlich schon. Und nee, nicht eigentlich, ist so. Aber ich finde eigentlich, dass die Arbeit eingebracht wäre. Nur, das wird, ja, keine Ahnung, wir hatten das gesagt, ich glaube Kant oder so, mit der, Oi. Wir hatten das gesagt. Eben noch beinahe vom Auto überfahren und jetzt Kant zitieren, nicht schlecht. Ha. Siehst du mal. Ja, sag ich doch. Ja, das war mit der Vernunft, weißt du, was ich meine, ne? Ja. Ja, vernünftig ist der Mensch, wenn er Aussagen hat. Kant hat doch gesagt, der Mensch soll seinen eigenen Verstand benutzen. Ne? Genau. Aber dass dem auch häufig im Wege steht, dass der Mensch einfach eine gewisse Faulheit hat. Wer hat das gesagt? Hat er das nicht gesagt? Nein, dass er eine gewisse Faulheit hat. Ja, weiß ich nicht. Ich habe falsch verstanden. Ja, nee, aber hast du jetzt gesagt. Und klingt nicht schlecht, dass der Mensch eine gewisse Faulheit hat. Ja. Rali, ich danke dir für... Ich meine so eine ganz bestimmte Bequemlichkeit und so. Ich danke dir für deinen Anruf. Na bitte. Und pass schön auf, wenn du über die Straße gehst. Ja, klar. Okay. Okay. Tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. Fritz Info. 0.34 Uhr, das Wetter. Nachts sinken die Temperaturen auf 3 bis minus 1 Grad. Morgen wird es dann richtig sonnig und trocken und die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad. Und jetzt die Meldung mit Grisha Sedelke. In Irak werden derzeit rund 40 Geiseln aus 12 Staaten festgehalten. Das teilte ein Sprecher der US-Zivilverwaltung mit. In der Nähe der Stadt Fallujah wurden 4 Italiener verschleppt. Mit in Entführung soll ein Abzug der Besatzungstruppen erzwungen werden. US-Truppen haben die irakische Stadt Najaf abgeriegelt. Rund 2500 Soldaten bezogen Stellung rund um die Stadt. Damit soll der Druck auf den radikalen Schiitenführer El-Sadr erhöht werden. Er hat sich in der Stadt verschanzt. Das US-Militär will El-Sadr gefangen nehmen oder töten. Das FBI war vor den Anschlägen vom 11. September nur bedingt zur Terrorabwehr bereit. Zu diesem Ergebnis kommt ein Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses. Am Tag der Anschläge seien nur 6% des gesamten Personals mit der Terrorabwehr betraut gewesen. Das Berliner Kulturzentrum Tempodrom kann seinen Betrieb zumindest für ein Jahr weiterführen. Das teilte der Insolvenzverwalter mit. Das habe eine erste Analyse der Finanzen der Veranstaltungsgesellschaft ergeben. Die Kunden sollen nun überzeugt werden, ihre Veranstaltung weiterhin im Tempodrom stattfinden zu lassen. Und der Verkehr auf Fritz. A115 Autobahndreieck Funkturm Richtung Ausfahrt Hüttenweg. Verkehrsbehinderung durch eine Ölspur. 2 Fahrstreifen sind gesperrt. Fahrt an der Stelle besonders vorsichtig. So, sag mal, wovon lebt er denn nun eigentlich? Was fragst du mich denn? Und was ist denn das für ein schickes Auto? Das ist ich doch nicht. Und kann der auch noch andere Lieder? Na logisch, sonst würde er wohl kaum auftreten, würde ich mal sagen. Fritz, die Konzerte. Winson. Kommenden Sonntag. So circa ab 20 Uhr im Magnetclub Berlin-Prenzlauer Berg. Denk dich zu lange nach, hau raus dein Scheiß. Winson, live erleben. Und im Radio. Fritz. It was a night in July, I think 6 years ago. Why did I eat the acid? I don't know. I wasn't thinking and I wasn't scared. Why did I eat the acid? I wasn't prepared. The last time I did acid, I went insane. I was hanging with some friends, just getting loaded, when all of a sudden my mind exploded. I had a flash that I was gay and I got paranoid. I was sitting on the floor listening to Pink Floyd. The last time I did acid, I went insane. I was drawing crazy pictures, and before I was done, the picture started pulsing like an alien lung. And I said, oh my god, this has just begun. And it was 12 more hours before I was done. We were up on the rooftop, and I'll tell you the truth, I was convinced I'd already fallen off of the roof. And these weird metal things all around that space were teleporting me from place to place. The last time I did acid, I went insane. So we ran back downstairs where it was better to be, but I was trapped in spiral staircase infinity. And when we got to the door, I couldn't go inside, 'cause it was the gates of heaven and I had died. The last time I did acid, I went insane. And this kid named Grim, he punched a cat in the head. He could read my thoughts, that's what he said. And he described what it was like, but I didn't believe it. Like lifting a rug and seeing stars beneath it. Ooh. First rule of tripping was don't be with people you don't trust. The second rule of LSD, the rooftop is not a good place to be. The third rule is to be prepared. The fourth rule is to not get scared. The fifth rule is to stay serene. Turn off your mind and flow downstream. The sixth rule is to have a good friend at hand. The seventh rule, I hope you understand, is not to look too deep in into your soul, or you might find a hideous, hopeless hole of hatred, hunger, infinite, idiot, mindless, meaningless, nothingness, nothingness, nothingness, nothingness, nothingness, nothingness, nothingness, nothingness, nothingness, nothingness, nothingness. And that's what I did. Every aspect of life that I selected was instantly and brutally dissected. I saw the horrible emptiness within, the reasons behind everything. And it was at that moment that I went insane. Cause I figured, why bother doing anything again? I didn't understand my thoughts revealing themselves to be the truth behind everything I'd ever wondered and believed. Revealed itself to be sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Na, ich würde mal sagen, so. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Oder so, würde ich mal sagen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, Kinder, also so oder so, habe ich ja gesagt. Ne? Was machen wir hier? Eine thematisch gestützte Experimentalverlosung zu gewinnen ist entweder, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Einerseits das zweite Sprechfunk-Lesebuch mit den Expertengesprächen mit Stefan Schwarz. Zuzüglich einer CD mit, wissen Sie, so 5 oder 6 oder 7 Expertengesprächen, also zum Anhören. Die gibt's sonst eher nicht. Ist jetzt so ein Privatding von mir, von dem ich dachte, dann kopiere ich das mal dazu, lege ich's dazu als schönen Preis. Wie kann man den gewinnen? Ganz einfach, indem man mir eine Zahl e-mailt, am besten kuttner@kuttner.de oder eben hier also postmäßig herschickt, RBB, Fritz, Kuttner, 14439 Potsdam und dann kommt es dann schon irgendwie an. Die richtige Adresse weiß ich jetzt nicht, aber das kommt schon irgendwie an RBB und so, du sprichst ja alle drum. Aber 14439 ist, glaube ich, irgendwie ganz richtig. Und da einfach eine Zahl nennt. Und wenn diese Zahl das Glück hat, die kleinste Zahl zu sein, die niemand anderem eingefallen ist, die niemand anders ebenfalls genannt hat, dann hat man schon gewonnen. Mehr muss man nicht machen. Man muss bloß eben Sorge dafür tragen, dass möglichst niemand anders die Zahl auch nennt. Und sie muss eben besonders klein sein. Also das eigentlich ganz einfach. Ist es aber nicht. Irgendwie einen Lösungsweg habe ich auch nicht. Mich interessiert daran nur, was da wohl rauskommen mag. Wie, ob das eine einstellige Zahl ist, ob es eine zweistellige Zahl ist, eher im unteren, im höheren zweistelligen Bereich. Alles offen. Man muss schon überlegen, was andere Leute sich überlegen. Und die überlegen sich ja dann auch, was man sich unter Umständen selber überlegt. Und dann kommt man schon in eine schöne Überlegungsschleife rein. Und das ist wahrscheinlich eigentlich auch das Ziel der ganzen Veranstaltung, dass ihr euch mal Gedanken macht und nicht immer nur Abendbrot wie Wolfgang Neuss Weiland gesagt hat. So, das ist irgendwie klar, oder? Eine Zahl schicken, wenn es die kleinste, nur einmal genannte, von niemand anders weiter genannte Zahl ist. Schwupp hat man schon ein schönes Buch und eine prima CD gewonnen. Und ansonsten reden wir hier über Fehlkalkulationen. Schöner Plan, hätte 100% zum Ziel führen müssen, hat dann aber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Hallo, wer bist denn du? Ein neuer Tag beginnt, der Deutsche muss zur Arbeit gehen. Im Asylantenheim, da denkt man nicht daran aufzustehen. Hm. Ach, lustige Musik, spiele ich selber. Oder? Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Hallo. Wir haben ein Erdgespräch von. Hi. Von wem? Teilnehmer ruft Sie aus dem Mobilnetz an. Möchten Sie dieses Gespräch für nur 0,99 Euro pro Minute entgegennehmen? Sag mal, spinnt ihr? Nein, nicht für einen Euro. Hallo? Hallo? Ja. Bist du kostenlos? Ist das Gespräch mit dir kostenlos? Ja. Wer bist denn du? Ah, hallo, wer ist denn da? Hallo, Captain Kirk Kuttner. Mensch, wer bist du denn? Charlie Suicide. Charlie Suicide. Der alte Arenzo, oder? Denk mal nach. Jetzt muss Captain ich mal über... Kirk Kuttner. Wer bist du denn? Dich kenne ich doch. Ja klar, aber du... ich habe auch schon lange Jahre nicht mehr angerufen. Du bist nicht Anarcho Arenzo. Nee, nee. Snoid. Ach Mensch, Mr. Snoid. Mr. Snoid, genau. Sag mal, aber du hast aber echt Jahre nicht mehr angerufen. Das ist wahr. Das letzte war aber vor 5 Jahren, oder? So in dem Dreh, und ja. Da hab ich dich, da hast du erzählt, dass du auch, da hast du das letzte Mal auch vor 5 Jahren angerufen. Und da hattest du eine schlechte Zeit zwischendurch. Aber jetzt nicht. Jetzt nicht? Nein. Nee, aber zwischendurch, die letzten 5 Jahre, wie sahen die denn aus bei dir? Turbulent. Ja, erzähl doch mal. Oh. Viel umgezogen. Und besonders im letzten Jahr 3 Umzüge. Jetzt sag doch mal von wo nach wo in den letzten 5 Jahren. Also, von der Bergmannstraße ja. Zum Kotti. Ja. Das war dann auch eine Nummer zu strange. Und dann hat's mich in die Karl-Kugger-Straße verschlagen. Ist ja auch nicht unstrange, ja? Bitte? Ist ja auch nicht unstrange. Nein, das war, also da hattest du alles, ja, ja. Also die schwarz gewichsten Schnürstiefel mit den weißen ja. Schnürriemen ja. Und dann die Jungs, die sich den Goldbrand bis in die Haarspitzen zogen. Ah, super, ja. Diese das sind voll Sympathen, oder? Ja, es, aber ja. Am schärfsten war ja, ich meine, die Lohmühlenbrücke da, also diese Wagenburg, das war ja ganz lustig. Ja. Ja, mit diesem Katamaran, den er da sich gebaut hat, ja. Ja. Und besonders seinen Geldeinwurf, seinen Spendensammelschlitz, den er oben auf der Brücke hatte, der war ja auch schön. Alleine aus Jux habe ich da öfter mal einen Groschen oder so reingeworfen, weil das dann so schön unten in das Fässchen polterte. So, jetzt machen wir weiter. Karl Kunger, also Bergmannstraße, Karl Kunger, nee, Bergmannstraße, Kotti, Karl Kunger Straße. Ja, und dann von der Karl Kunger in die Karl-Marx-Allee. Ja. Das war ja auch schön. Was hatte ich denn da hin verschlagen? In so einem Zuckerbäcker. Ach so. Sondern da am Strausberger diese leicht zurückgesetzten ja. Neuen. Ja. Und. Ach Mensch, du in der Neubauwohnung, ist auch eine schöne Vorstellung. Ja, jetzt lebe ich ja auch wieder in einer. Aber dann ging es ja weiter. Von der Karl-Kugger dann nochmal so ein, von der Karl-Marx nochmal so ein Rundschlag durch die Bergmannstraße, weil die Freundin und ich hatten uns getrennt und da war ja. Ich kurzfristig mal auf Trebe sozusagen. Ja. Und dann habe ich an der Christine gewohnt. Ja. Das war ja auch sehr schön da ja. Am Teutoburger Platz. Und dann in die Blechenstraße. Mein lieber Scholli. Weißen See, ja. Ich konnte, wenn ich aus dem Haus kam, den Eingang zum Weißen See sehen. Ja. Ey, das war dann aber auch irgendwie von der GSW, so eine Bruchbude und so weiter. Und sag mal, so. Was waren denn die Gründe für deine permanenten Umzüge? Sind ja die Gläubiger auf den Fersen, oder? Nein, es war einfach nur, ich musste wieder einen Platz finden, wo ich mich wohlfühlte. Dann hat's mich in die Greifswalder 60 verschlagen. Ja. Mit Blick auf unseren Freund E.T. Wer ist denn E.T.? Also, ja, wenn auch ich so schön. Am PC saß, den ich mir zwischenzeitlich auch zugelegt habe. Ja. Und so leichte, ach ne. Hat bei dir mal Tillmann durchs Zimmer, ihr Fenster gekickt? Ja, also der, wie gesagt, so links konnte ich ihn dann immer schön sehen. Ja. Das war also auch schön vor mir der Hein und links Ernst Tillmann und so. Und dann ging mir das auch so leicht auf den Senkel. Immer unter Beobachtung, oder? Von da, Ernst Tillmann, da würde ich mich nicht so beobachten. Ach so. Im Gegenteil, eher angespornt. Ja. Aber jetzt habe ich natürlich für mich den Hit getroffen. Hans Eisler. Hans Eisler Straße? Ja. Ach, super. OG. Na, wunderbar. Da hast du den Überblick, oder? Nach Westen, ja. Herrlich, ich sag dir das. Also endlich habe ich mir einen Traum meines Lebens erfüllt. Über den Dächern von Berlin. Und da bleibst du jetzt erstmal. Also, wenn ich da so lange bleibe wie in der Bergmann, dann kriege ich immer noch keine Rente, weil ich ja dann 68 bin. Ach so. dann gibt es ja immer noch. Es gibt ja auch. Dann gibt es keine Rente mehr, meinst du? Dann gibt es keine mehr, also dann gibt es überhaupt keine mehr. Das ist ja die große Fehlkalkulation meines Lebens, möchte ich beinahe sagen. Also, wenn ich so jetzt nicht die letzte kleine. Das war keine Fehlkalkulation, das war noch kein Irrtum, das ist noch korrigierbar, wenn Gott und die guten Geister und Ernst Tillmann an der Uhr drehen. Aber die große Fehlkalkulation, das war das mit der Volksrente, weißt du? Ja. Als wir da so 68 unseren Traum begannen zu träumen, den Tagtraum, der dann irgendwie, weiß ich was, in einer Propagandalüge zerplatzte, das war dann eben, also dass es dann mal eine Volksrente so von 1.000 oder 2.000 Mark geben würde und heute ist es ja... Ach, darauf hast du gewissermaßen spekuliert. Das ist eine klassische große Fehlspekulation, ja, oder? Ist, ja, das war die klassisch große... Man geht 68 auf die Straße in der Hoffnung, dass man später mal Rente kriegt. Eine Volksrente. Eine Volksrente, ja, so genau. Was, ja. Zwischendurch machen die Revolutionäre die große Revolutionsparty permanent. Ja. Werden dafür belohnt mit der goldenen Anstecknadel und dem roten Schleifchen dran, weil Gold gibt's ja dann en masse, ne? Ja. Für alle ist stimmt, ja. Alles. Braucht man ja dann nicht mehr. Brauchen wir ja nicht, ne? Genau. Ja. Und tja, das war dann eben, wie gesagt, die große Fehlkalkulation. Ah. Heute denke ich dann schon manchmal, weißt du, wenn es dann um die Plätze unter der Brücke geht, ja, weil da ist es ja dann wenigstens noch ein bisschen trocken, ja, also zugig schon, auf der Parkbank ist es zugig und nass. Ja. Und dann, ja, dann bin ich eben etwas älter, verstehst du? Mhm. Und dann mit geputzten Schuhen unter der Brücke schlafen, also das machst du nicht lange, ne, dann bist du die Schuhe wahrscheinlich schnell los und die gebügelte Hose. Zumindest ist sie dann irgendwann ungebügelt. Ich meine, das ist... nö, da gibt es ja diese Tricks, ne? Da, die Pappe legen, weißt du, ja. und drauf schlafen, dann bleibt die Bügelfalte auch rein. Ach Gott sei Dank, du bist aber jetzt im 17. Stock in der Hans-Eisler-Straße. Ja, also spitze. Und ich habe mir hier ein cooles Bett reingebaut, ja? Ja. Ich richte mich jetzt mal auf und lehne mich an und kann natürlich schon auf die Weinertstraße schauen, ja? Ach, super. Ja, und das ist so ein Klappbett. Das lässt sich hochklappen, weil das ist eine Einraumwohnung, ne? Ja, aber, ja, ja, prima. Aber es reicht mir vollkommen, weil es ein Podest reingebaut, da steht der PC drauf und die Blumen und das Bücherregal und die Sitzecke, damit ich also auch bequem, du weißt ja, in den Platten sind die Brüstungen so etwas höher, ne? Ja. Und wenn du da so auf ebener Erde sitzt, dann guckst du mit der Nasenspitze stößt ans Fensterbrett, ja. Und dann siehst du nichts mehr. Dann siehst du noch den Himmel, aber ich brauche ja eben auch den Horizont. Sag mal, das sind alles aber auch noch Folgen der Trennung von deiner Freundin. Jetzt hast du schöne Ausblick statt einer Freundin. Ja, zwischendurch war dann auch noch mal eine sehr liebe Frau. Ja. Und sie hat dann wohl irgendwie meine Fürsorge oder meine auflege. Ich wollte nur noch froh und glücklich und du warst dann 30, 50 Jahre mit ihr genießen, wenn es ging. Und das heißt, du warst zu nett? Ja, ja, ja. Und das wurde dir nicht gelohnt, nicht gedankt? Ach, weißt du, was soll's, weißt du, never mind the bollocks. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend, ja. Wir sind ja noch in leichtem Kontakt. Ah. Ja, nun, und da mal kicken, was da so passiert. Ohne Hoffnung, kein Morgen. Ja. Aber, ja, ist schon ein bisschen bitter, sagen wir so, ja. Hm. Ja, ich halte gerade, sag ich mal so, die elementaren Funktionen aufrecht, ja, wie Teppich saugen, regelmäßig essen und Zähne putzen. Und ja, und ab und an höre ich rein, aber auch nicht mehr so intensiv, weil ich habe auch zurzeit einen Job gehabt, also der geht noch bis Mitte Mai, anderthalb Jahre in der Kita, den Garten gepflegt. Ja. Ah, das war ja köstlich. Die Kleinen, das ist ja, also das hat mich immer so wieder mit den Menschen versöhnt. Noch ein kleines bisschen so in diese unschuldigen Augen zu schauen. Der 3- bis 5-Jährigen so ein bisschen, ja. Mr. Snoid, jetzt wird's mir zu kitschig. Ja, ja, jetzt wird's kitschig, ja. Genau. Hab ich auch erst gedacht, ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Würde dir aber Radio raten, das Radio laut zu machen, weil wir jetzt mal kurz schnell noch ein bisschen Hans Eisler hören, oder? Das ist super. Ich danke dir und eine gute Zeit. Ciao. Dir auch. Tschüss. So, wie versprochen, Hans Schwupp. Wie versprochen, Hans Eisler. Gruden der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben im Prahn. Das Große bleibt groß, nicht und klein, nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Es wechselt die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zu Halt und gehen sie einher wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt, da hilft kein Gewalt. Wandernde Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Plom, zu Ende. Hans Eisler, damit ist die Sendung auch zu Ende. Wie gesagt, eine thematische stützte Experimentalverlosung. Wer an ihr noch teilnehmen will, zu gewinnen, hier ist das zweite große Sprechfunk-Lesebuch mit den Expertengespräch mit Stefan Schwarz. Dazu eine CD mit Expertengespräch. Und gewinnen ist ganz einfach. Man schickt irgendeine Zahl, am besten per E-Mail an kuttner@kuttner.de, irgendeine Zahl, von der man hofft, dass niemand anders sie nennt und dass sie die kleinste Zahl ist, die von niemandem anderen genannt wird. Also die kleinste, nur einmal genannte Zahl gewinnt ein Expertengespräche-Buch und eine Expertengespräche-CD. Ich würde jetzt an der Stelle gerne Schluss machen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da ist ja hier auf Fritz die 90er-Jahre-Woche. Und ich habe das Vergnügen, mit meinem alten Kumpel Johnny hier einen Sprechfunk zu moderieren, der sich dann irgendwie durch die 90er-Jahre schleudern wird. Bis dahin, schöne Woche. Kommt schön in die Falle oder hört schön weiter Radio Nightflight, wenn mich nicht täuscht, macht Adi den heute. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Night Flight.